auf den Bart. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist der Schnauzbart von Justus Beckmann. Und Justus Beckmann, hallo! Willkommen beim Explorers Back bei unserem 80er Jahre Vintage Throwback Episodenmarathon heute Abend. Wir werden heute Abend statt Dungeons and Dragons eine Runde Das Schwarze Auge erste Edition spielen, so wie sie 1984 rausgekommen ist und auch gemeint war. Es wird also für den einen oder anderen von euch melancholisch oder auch nostalgisch und für uns neu und ziemlich witzig, ehrlich gesagt. Momentan geht diese Kamera nur auf mich. Ich werde dann mal ein paar Ankündigungen machen. Ihr findet uns am 17. April hier beim Let's Play im Studio ausnahmsweise mal, also am Dienstag. Am 19. April machen wir wieder einen Schnupperabend im Fuchsteufel in der Schanze in Hamburg. Wer also Lust hat, mit uns ein Dungeons & Dragons Abenteuer zu machen, ob ihr jetzt einsteigt oder fortgeschrittene Spieler seid, kommt vorbei. 4 Spielleiter werden am Start sein und wir werden mit euch ein lustiges Abenteuer erleben. Dazu kommt noch, dass wir heute diesen wunderschönen Dice Tray, dieses Würfeltablett, wie man 1984 gesagt hätte, mit unserem Logo darauf verlosen. Ich habe hier 25 unserer Abonnenten ausgedruckt. Also 25 unserer Abonnenten ist gut, es sind alle Abonnenten. Und würde... 25, voll geil. Rosianna, aka Momo, einmal bitten, hierher zu kommen und einen Gewinner zu ziehen. Soll ich vielleicht noch sagen, das Let's Play ist ja ein Brettspiel, ne? Also es ist kein Gobby. Ja, das Let's Play ist ein Brettspiel. Momo zieht es doch mit Gobbo, dann zieht Gobbo den Gewinner. Nein, Momo zieht es jetzt und Gobbo erwähne ich auch noch gleich. Vielen Dank. Wer ist der Gewinner? Der Gewinner. Hi. Ja, aber Schnipsel Papier. Krofon. Krofon, auch ein, glaube ich, Unterstützer von der ersten Sekunde an, der uns auch immer weiter empfohlen hat. Kennt jemand von euch Krofon persönlich? Nein. Ja. Tatsächlich! Yay! Yay! Unser lieber Sven, unser Namenregisseur und Meister für alles, kennt Krofon persönlich und kann ihm diesen wunderschönen Dice Tray, den er heute gewonnen hat, überreichen. Vielen Dank. Wir müssen aufhören, das zu fragen. Wenn wir die Leute mal persönlich kennen, dann denken die Leute, das System ist rigged. Was soll's? Ist es nicht. Wir werden hier auf jeden Fall sehr freudig diesen Dice Tray weiterleiten. Und als neue Überraschung zum ersten Mal mit mir im Studio mein Co-Moderator, Gobbo. Kobold-Moderator. Er ist fertig. Er ist koboldig, er ist niedlich und er ist hier. Wird auf jeden Fall jetzt noch die nächsten paar Sendungen mit uns verbringen. Den wollen wir natürlich auch irgendwie unter die Leute bringen. Da müssen wir uns aber noch was ganz Besonderes für ausdenken, wie wir den kleinen Kerl präsentieren können. Wollen wir mal schauen. Dann würde ich sagen, die Vorstellungsrunde machen wir gleich, wenn ihr nämlich die anderen in ihrer ganzen Pracht sehen könnt. Und hiermit gebe ich ab ins Intro. Wir haben kein Intro. Das kann aber ich würde gerne wieder auf 16:9 abgeben. Ja. Sind wir auf 16:9? Ja. Wundervoll. Dann würde ich sagen, legen wir mit der Charaktererschaffung los. Heute bekommt der Chat eine ganz besondere Aufgabe, nämlich, dass der Chat die Namen unserer Abenteurer auswählen darf. Ich mache das ganz traditionell nach Schwarze Auge 1 Art. Und zwar werden wir jede Eigenschaft einzeln auswürfeln. Das heißt, jeder meiner lustigen Spieler würfelt einmal 1W6 plus 7. Daraus errechnet sich der Eigenschaftswert. Und es gibt eine Frage. Bevor wir uns vorstellen, ja. Gibt es eine Vorstellungsrunde? Ja, wollt ihr euch noch einmal vorstellen für die Leute, die zum ersten Mal dabei sind? Wir wissen noch gar nicht, wie wir heißen. Das können wir gerne machen. Okay. Dann würde ich mal hier beginnen. Schönen guten Abend, mein Name ist Julian Harder und ich spiele heute, und das ist ein... Ja, damit gebe ich weiter an Henne. Vielen Dank. Hallo, ich bin Henrik Müller, genannt Henne, 26 Jahre alt und ich bin heute der, der ihr sagt, der ich bin. Und was ich sein werde, werde ich gleich noch mit euch auswürfeln. Schönen Abend, mein Name ist Linus Benner. A.K.A. Ronnie McFly, A.K.A. der Sergeant. Why you do this? A.K.A. One Pack. Ja, guten Abend. Ich bin Manni. Brian Sommer ist heute leider nicht da. Der sitzt normalerweise an dem Platz. Aber der war nicht männlich genug, deswegen haben sie mich gefragt. Den haben wir irgendwo am Aldi aufgelesen, ehrlich gesagt. Hat er Puppe. Hat er Money geboxt. Hey, ich bin Puppe. stand doch im Skript irgendwie anders. Rosanna, aka die Schwester von Momo. Und auch ich spiele heute das, was ihr mich spielen lasst. Nein, oder es heißen so, wie ihr mich heißen nennen möchtet. Jetzt hätte ich mir auch was Cooles ausgedacht. Prost. Prost. Alles klar, noch als kleiner Reminder für die Leute, die nur die Älteren das Schwarze Auge Edition kennen. In diesem Schwarzen Auge Regelwerk gibt es nur ein paar Abenteuertypen, nämlich 6 Stück. Ne, 5 sehe ich gerade. Krieger, ganz klar. Abenteurer, auch klar. Magier, auch klar. Und sowohl Beruf als auch Rasse in sich vereint haben Zwerge und Elfen. Die kann man aber auch nur spielen, wenn man besonders gute Eigenschaftswerte würfelt. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir mit dem guten Julian an, der jetzt einfach mal seine Eigenschaftswerte würfelt. Kann ich mal eben den Bleistift haben, bitte? Dank dir. Wir fangen an mit Mut. Mut ist 1W6 plus 7. 7 plus 6. Sehr schön. 13. Ich bin der Jolly von Chief. Ein sehr mutiger Junge. Klugheit. Klugheit. Sein! Da weiß ich nichts von. Oh. So smart, very well, much impressive. Charisma ist dann nur 2, damit 9, genau. Okay, jetzt geht's also nicht. Also hässlich. Geschicklichkeit ist eine 4 und damit 11 insgesamt. Wunderbar. Jetzt kommt das Wichtige. 1. Eine 5. Und damit 12. Und damit, wie war's mit den... Du könntest, wenn du willst... einen Krieger spielen. Ja. Der braucht nämlich Mut und Körperkraft auf 12. Ja. Du könntest auch. Ja. Ich muss das ganz kurz mal raussuchen. Was hast du noch über 12? Mut, Klugheit, Körperkraft. Ich glaube, mit Klugheit und Körperkraft geht auch der Zwerg. Ich muss aber einmal kurz nachschauen. Ich glaube, der war Körperkraft und Geschicklichkeit. Das könnte gut sein. Ja, stimmt, du hast recht. Würdest du einen Abenteurer spielen oder einen Krieger? Krieger. Dann bist du ein Krieger. Auf 3-6er. Was das mit sich bringt, sage ich dir gleich noch. Ja. Lieber Henne. Oh Gott, ey, ich habe so selten mit diesem D6 gewürfelt, deswegen bin ich bin gespannt. Auf geht's, Mut. Das ist eine 3. Das ist eine 10. 10. Hallo, mein Name ist Momo. Ich bin nicht. Das ist auch eine 10. Ich sehe schon, wo das hinführt. Dr. Durchschnitt. Das ist eine 6. Hey, hey. Studiert bei? Ja. Bei Charisma. Charisma. Ich spüre den Baden schon wieder. Geschicklichkeit. Eine 4. Eine 11. Gibt es ein Imperativ? Und eine 10 in Körperkraft. Imperial. Wundervoll. Das heißt, hast du irgendetwas 12 oder drüber? Charisma. Nur das? Nur das. Dann bist du anscheinend ein Abenteurer. Klassiker. Yippie. Wunderbar. Alrighty. Oh Mann, ich wollte was Cooles sein. Du bist was eine Cooles. Eine 11 auf Mut. An sich selbst cool. Du musst auf das Mut da schreiben. Das nächste wäre Klugheit. Ist auch eine 11. Und Julia ist ein Krieger. Charisma. Ist eine 11. Oh. Also du bist auf jeden Fall auch gut beim Abenteurer unterwegs gerade. Ist eine 12. Bei Geschicklichkeit. Kannst du noch einen Zwerg schaffen? Wir haben einen Zwerg. Was das mit sich bringt, sage ich dir auch noch gleich. Körperkraft und Geschicklichkeit, mindestens 12. Oder möchtest du einen Zwergen spielen? Ja? Oder eine Abenteurer? Er riecht Geld. Ist Gold? Ja, warm. Money? Ist das eine Geheimtür? Mut. 4. Also eine 11. Mag sein. 4. 11. 1. Charisma 1 ist einfach so. Das ist eine 6. Die lasse ich gelten. Wieso schreibst du da 7 hin? Hast du da nicht 8, wenn du plus 7 rechnest? Kannst du rechnen? 7 plus 1 ist 8. Habt ihr recht. Ja. Was liegt da vorne? Eine 6. Also eine Geschicklichkeit. Das ist eine 1 in Charisma, aber so wer wirft eine 6 in Geschicklichkeit? Ne? Eine 12. Eine 12. Du kannst auch einen 2 spielen, wenn du willst. Oder? Hast du irgendetwas? Was hast du über 12 oder drüber? Hast du einen LKW-Fahrer für mich? Geschicklichkeit bin ich 13. Und Körperkraft 12. Körperkraft bin ich 12. Ja, dann hättest du, das würde für einen Zwerg wunderbar passen. Bin ich ein Zwerg? Dann bist du ein Zwerg, dann haben wir schon mal 2 Zwerge. Manni, die Frage ist, welchen Manta fährst du? Welche Farbe hat der? Es gibt nur eine Farbe für den richtigen Manta. Und die wäre? Rot. Nein. Also es gibt zwei, orange oder neongrün. Das ist ernst. Niemals. Lila, lila. Das ist ein VW Corrado. Oh. Scirocco wenn. Und mit dieser Farbe, die je nach Lichteinfall, so, wo da steht, eine andere Farbe hat am besten. Oh, so ich habe eine 5 gewürfelt. Auf Mutheit, das heißt, du hast... Mutheit. Mutheit und klug. Mutheit ein Kaisen. Ich bin auch schon ein bisschen durcheinander, sehe ich gerade. Über 9000. Also hast du... eine 12 auf Mut. Eine 12 auf Mut. Was sagt und eine 10 auf Klugheit. Eine 10 auf Klugheit. Also nicht so gut. Es ist 11. Und eine, was, ich bin ziemlich hässlich für meine 9 auf Charisma. Wundervoll. Ah, Jesus Christ. Du bist einfach nur merkwürdig. Ja, ich habe eine 12 auf Geschicklichkeit. Dem, wenn du jetzt auch ein Zwerg wirst, ne? Nein, will ich nicht. Ich habe eine 10 auf Körperkraft. Yay. Mein das Weg heißt, haben wir irgendetwas auf 12 oder drüber? Mut und Geschicklichkeit. Das. Bin ich ein Elf? Bin ich ein Elf? Bin ich ein Elf? Ich muss ganz kurz schauen. Elfen sind nicht mutig. Habe ich gerade nicht im Kopf. Ich fürchte, verdammt. Nein. Klugheit und Geschicklichkeit. Mut und Geschicklichkeit. Nur Mutheit. Nein, das reicht leider nicht. Also haben wir drei Abenteurer. Zwei Zwerge. Zwei Abenteurer, zwei Zwerge und ein Krieger. Natürlich. So, lieber Chat, ab jetzt könnt ihr bestimmen, wie welche Person heißt. Sven kann das vielleicht etwas sammeln. Inzwischen werde ich kurz beschreiben, was der Krieger Besonderes kann und was Zwerge Besonderes können. Ja, das mach mal. Also. Ich nehme meine Würfel. Mach weiter. Der Krieger hat erst einmal 30 Lebenspunkte, die du hier bitte aufträgst. Das ist Lebensenergie. Das ist Lebensenergie. Und er darf im Gegensatz zu Abenteurern alle Waffen und Rüstungen tragen. Das heißt, du darfst auch schwere Waffen und Rüstungen tragen. Da kommen wir dann aber gleich zu, wenn wir zur Ausrüstung kommen. Privileg, keine Rüstung zu tragen. Das ist das Schöne an diesem System. Die Charaktererschaffung geht wahnsinnig schnell. Die Abenteurer können nichts Besonderes haben keine besonderen Fähigkeiten. Ihr dürft keine Ritterrüstung oder zweihändigen Waffen tragen. Tja. Ansonsten dürft ihr machen, was ihr wollt. Was wir wollen? Dürfen wir auch zaubern? Okay. Dürfen nicht zaubern, leider. Wie viel Lebensenergie haben die Abenteurer? Die Abenteurer, gut, dass du das einwirfst, haben 30 Lebenspunkte auch. Das ist auch so viel wie ein Krieger? Ja. Tja, bist du nicht so besonders, ne? Du kannst eine schwere Rüstung tragen. Ja. Weil ich meine leisten kann. Der Zwerg an sich. Ist klein und dick. Der Zwerg kann keine Zweihänderwaffen tragen, leider. Und er muss einhändige Waffen beidhändig tragen. Das heißt, ihr könnt nicht Schilde dazu tragen. Die beiden als Zwerge sind großartig. Wir werden euch in der Pause hoffentlich zusammensetzen, nochmal kurz. Wir brauchen eine Front. Die Zwerge können aber verborgene Schätze wittern und auch Geheimtüren aufspüren. Darauf wird dann gewürfelt, wann immer ihr wollt, das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, wann immer ihr eine Geheimtür finden wollt, sagt ihr mir Bescheid und ich würfel darauf, ob ihr eine findet oder nicht. Der Zwerg beginnt mit 30 Lebenspunkten. Ja. Ich möchte eine Geheimtür finden. Möchtest du einen Geheimtipp für eine Geheimtür? Ist gerade keine in der Nähe. Kein Bock mehr auf Türen. Scheiße. Warum hat dieses Blatt so viele Kästchen? Das ist die Ausmalung. Weil das dafür, ja, wenn du willst, kannst du die ausmalen, aber die ist auch dafür, falls diese Helden länger überleben als einen Abend, kann man sie weiterspielen. Vielleicht steht schon Nachhaltigkeit und so. Deswegen habe ich auch alles auf. Von damals 83 großgeschrieben worden. 84. Auch da. Oha. So. Und du bist ein Abenteurer und du hast auch schon alles aufgeschrieben. Wunderbar. Wie sieht es aus mit meinen Waffen? Ja, das machen wir gleich. Ich will einen Hammer. Du möchtest einen Hammer. Wir schauen mal, ob es Hammer gibt. Ist auch hier in diesem System, ich halte mich tatsächlich sklavisch daran, sind die Waffen sehr eingeschränkt. Sag, sie kommt vom Mann. Was das Ganze aber sehr charmant macht, finde ich. Ich will auch Knüppel nehmen. Das muss irgendwas Stumpfes sein. Also, ich würde euch einmal Waffen empfehlen. Der Krieger würde von mir am Anfang ein Bastardschwert bekommen. Find ich das gut. Passt ja. Ja. So, das bitte würdigen. Was war das denn halt? Nee. Wir haben uns gerade das kannst du dir einmal aufschreiben und die Angriffswerte machen wir gleich, die sind nämlich damit verbunden. Schreib dir das mal auf, ein Bastardschwert. Wir müssen ja unser Wappen machen. Warum habt ihr nicht Bleistift? Weil ich behindert bin und meinen Rucksack vergessen. Ah. Ich habe auch... Oh, hallo, Nanni, ey! Ein Bastardschwert. Du kannst Junge auch hat meine Bleistift teilen. Bastard. Weißt du, wo die herkommen? Ha? Mit dem. Vom Bier, glaube ich. Ich habe hier übrigens auch diesen wunderschönen, ich weiß nicht, ob man ihn sieht, diesen wunderschönen Meisterschirm Schirm hier. Der ist toll. Gibt es noch größere Zweihandschwerter? Das ist Stringtonga und noch ein Zweihänder. Aber du solltest das nach oben haben. Das ist Barely Cover. Aber darf ich die größte Rüstung haben, die es gibt? Das werden wir gleich sehen. Ich würde dir tatsächlich. Ich würde zulassen, dass du einen Schuppenpanzer trägst. Okay. Der hat einen Rüstungsschutz von 5. Das ist sehr hoch. Also dann, okay. Das bedeutet dann, dass quasi, wenn man mich trifft, 5 Punkte von dem Schaden abgezogen wird. Genau. Cool. Schuppenpanzer. Ja. So, Henne, in welche Richtung möchtest du denn mit deinem Abenteurer gehen? Was darf ich dir denn für eine Waffengrundausrüstung geben? Du nimmst deine Porträts cool. Ja. Stop it. Was sind denn, also Optionen, wahrscheinlich Nahkampf oder Zauberei? Zauberei gar schon mal für dich nicht. Gar nicht. Nein. Du bist sowas wie, Henne zieht sich jetzt ein Kettenhemd an und zieht ins Abenteuer. Krass. So ungefähr. Übrigens auch eine Idee für einen guten One-Shot. Das ist ein One-Shot mit einer Person. Das heißt, man kann auch nicht zum Zauberer. Wir jagen dich einfach hinten in den Wald hinter der Stadt und dann gucken wir, was passiert. Nein, ich habe schon meine Kindheit im Wald verbracht. Oh. Kann man noch aufsteigen vom Abenteurer zum Zauberer? Ja, das kann man tatsächlich. Oh, yay! Ich möchte ein cooler Kämpferboy sein. Ich möchte Schaden willst. Oh. Ja, das heißt, was für Waffen schweben dir denn vor? Ein Breitschwert. Ein Breitschwert? Ich würde dir ein Claymore. Ein normales Schwert geben. Ein Claymore könntest du nicht tragen, weil es ein Zweihand-Schwert ist. Damit kannst du noch nicht umgehen, weil das nur in den Elite-Kriegerschulen Aventuriens beigebracht wird. Löwenwappen. Was sind denn, was ist noch zum Schwert? Bitte? Was gibt's denn noch für Alter? Oder so ein Streitkolben. Da würde ich dir einen Knüppel empfehlen. Knüppel. Der Knüppel hat allerdings durchaus Nachteile. Nee, dann. Der Knüppel ist nicht besonders effektiv, aber wenn du magst, kannst du einen Knüppel haben. Ich will einen Knüppel. Dann gebe ich dir einen Knüppel. Hashtag Handicap. Ein Knüppel macht 1W6 plus 2. Da musst du es hinschreiben, ne? Was macht ein Wasserschwert? 1W6 plus 5. Das tut schon weh. Knüppel 1D6. Und ich würde dir eine Lederrüstung geben, lieber Henne. Eine Lederrüstung? Ja. Ja, nehme ich. Ist die schick? Die hat einen Rüstungswert von 3. 3. Und die ist schick. Die ist so schick, wie du sie haben willst. Das ist einfach so eine Denim-Lederjacke. Herr Zwerg. Du wolltest einen Hammer. Ich will einen Hammer, ja. Ja, es gibt ja einen Kriegshammer. Den kannst du allerdings nicht führen. Aber wenn du willst... Kann ich die Stats von einer anderen... Weil ich bin Zwerg, ich muss einen Hammer haben. Ja, also eigentlich schon. Ich will Dann würde ich dir ein Schwert geben... also sozusagen einen Hammer geben, der dieselben Werte wie ein Schwert hat. Okay. Macht 1W6 plus 4. Ein Schwerthammer. Voll das Hammerschwert. Das Bastardschwert ist zweihändig, oder? Das Bastardschwert kann einhändig als auch zweihändig geführt werden, weil es ein Bastardschwert ist. Kriegt dann einen Bonus, wenn ich es zweihändig führe? Nein. Darf ich auch ein Schild haben? Nein. Oh Mann, oh. Ihr seid ja ganz am Anfang jetzt. Ja, das kostet stimmt. Dich eine Action, die Hand zu wechseln. Und du musst es jede Runde tun. Zwei Sekunden dauert es. Was ist mein Rüstungswert? Dein Rüstungswert. Dir würde ich ein Kettenhemd geben. Okay. Das hat einen Rüstungswert von 4. Okay. Ein Rüstungsschutz, so heißt es hier. Allerdings auch ein Geschicklichkeitsmalus von 1. Hat übrigens die Schuppenrüstung. Kann ich dann kein Zwerg mehr so? Auch. Also minus 1 Geschicklichkeit. Ja. Ihr würdet also sozusagen den Geschicklichkeitswert um 1 abgesenkt bekommen. Das hat Einfluss auf alle eure Geschicklichkeitsproben. Mhm. Ich muss immer unter die Zahl kommen. Genau. Ich bin Zwerg. Geschicklichkeit. Das heißt, Manni? Hast du irgendwas in Richtung von Autoantenne? Auch hier würde ich dir zu einem Schwert empfehlen. Ein sehr dünnes. Kann das das Geräusch von der LKW-Hupe machen? Ja, auf jeden Fall. Wenn du kannst auch einen Fuchsschwanz dran haben, wenn du willst. Ein Ding, bitte. Ein Ding aus deiner Auto. Unten am Schaft hätte ich gern ein Fuchsschwanz. Mhm. Sehr dünnes Schwert. Das macht 1W6 plus 4. Der Knüppel macht plus 2, 1W6 plus 4. Richtig. Cool. Cool. Kann ich was zum Schießen du bekommst, haben? Entschuldigung. Du bekommst von mir einen... auch eine Leder. Nee, möchtest du ein Kettenhemd haben oder eine Lederrüstung? Eine ich hätte gerne irgendwie was sehr starke Brustbehaarung. Hast du was aus Polyester? Das wäre dann eher Richtung Kettenhemd, würde ich sagen. Kettenhemd. Locken aus Stahl, wenn du verstehst, was ich meine. Stahllocken. Ja, dann würde ich sagen, hast du einen Rüstungsschutz von 4 und einen Geschicklichkeitsmalus von 1 dadurch. Okay. Du möchtest gerne eine Fernkampfwaffe haben, das wollte ich ja eigentlich vermeiden, wie du weißt. Wow, sorry. Wow. Sorry, Bro. Ich könnte dir einen Wurf durch anbieten. Aber nur einen. Und wenn der weg ist, muss den das holen gehen. Ich könnte dir 10 Wurfdolche anbieten. Okay. Eine Pistole. Ja. Ich habe ja außerdem noch eine geladene Thompson, die kannst du auch haben. Ein AK-47. Habt ihr das nicht gelesen? Habt ihr mein Memo nicht bekommen? Ich würde mich dann doch nochmal umentscheiden für das Laserschwert. Verdammt, er hat's gewusst. Habe ich gerade Major Laser gehört? Ich kann dir auch ein Kurzschwert geben, wenn du möchtest. Du möchtest um. Wurfdolche würde ich dir anbieten. Wurfdolche? Oder? Einen Kurzbogen? Ja. Ich sage aber auch gleich, der ist innerhalb eines Hauses schwierig zu benutzen. Okay. Kann ich vielleicht dazu noch einen Dolch haben, damit ich nicht nur Fernwaffenkämpferin bin? Ja. Cool. Nee, entweder oder. Tja, ich krieg beides. Ja, das gibt so. Kann ich auch noch einen Stein haben? Erst hier ins Fernkampf. Erst hier in das gemachte Nest setzen. Also nur einen, und wenn der weg ist, ein Dolch macht 1W6. Und ein Bogen, das muss ich jetzt kurz gucken, ein Kurzbogen macht 1W6 plus 3. 3. Und hat eine maximale Reichweite von 40 Metern. Sheesh. Wenn ein Mann den Bogen spannt. Ziehe ich die minus 1 direkt jetzt ab von der Geschicklichkeit? Nein. Okay. Nur bei Geschicklichkeitsproben musst super. Du dann, also so kannst du dir dazu nur Jones vor dem Spiel zu machen. Gut. Und Lederrüstung krieg ich wahrscheinlich auch, ne? Du, wenn du möchtest, bekommst du eine Lederrüstung, ja. Gibt's was Besseres? Nein. Okay, dann... Eine Lederrüstung... Du kannst einen wattierten Waffenrock haben, der hat allerdings einen niedrigeren... Nee, dann nehme ich lieber die Leder... Das ist eine Lederrüstung mit V-Ausschnitt. Macht die sehr eng anliegend. Okay. Gut. Was macht die? Die hat einen Rüstungsschutz von 3. Yay! Wundervoll. Genau. Ein Kurzbogen kann ich dir auch gleich sagen, der ist in naher Reichweite. Julian, was wird der schwieriger zu benutzen. Ne? Goldener Löwe. Weißt du? Dann nehme ich dann einen. Du musst das dahin malen. Wunderbar. Cool. Wie malt man Katzen am besten? Sehr schön. Jetzt kommen noch kurz die Abzüge beim Bastardschwert. Das hatte ich nämlich vergessen. Auch wenn ich es einhändig trage. Das Bastardschwert hat einen Attacke-Malus, der bei euch normal... Also wir kommen jetzt zur Attacke und Parade. Das habe ich noch gar nicht richtig erklärt. Der Grundattackewert bei euch allen ist 10. Wenn ihr eine Geschicklichkeit habt, wenn ich das hier richtig sehe, die höher ist als... 13 oder die 13 oder höher ist, dann steigt dieser Attackewert um einen. Das sind für unrealistische Beauty Standards. Was muss 13 oder höher sein? Geschicklichkeit. Nein. Ihr habt einen Paradewert von 8. Wenn jemand einen Geschicklichkeitswert von 8 oder weniger hat, dann sinkt dieser Paradewert um 1. So, nein. Gut. Dann ist es so, dass man klar mit Attacke angreift, da muss man drunter würfeln. Und eine Parade hat man einmal pro Kampfrunde, also wenn man jetzt sich mit 2 Gegnern anlegt, kann man einen davon versuchen zu parieren, den anderen Treffer muss man kassieren. Hilft nichts. Und die Waffen, die ihr jetzt ausgewählt habt, haben zum Teil Abzüge auf Attacke- und Paradewerte. Sowohl Schwerter als auch Zwergenhämmer. Als auch Autoantennen sind da neutral. Hab ich das gewusst? Sehr gut. Der Knüppel hat einen Abzug auf Attacke von minus 1. Minus 8. Und von Parade minus 3. Warum? Hast du schon mal versucht, mit dem Knüppel ein Schwert abzuwehren? Wenn es ein dicker Holzknüppel ist? Ja, ist nicht so einfach. Tut mir leid. Das Bastardschwert hat allerdings auch ein bisschen Probleme. Das zieht vom Attackewert 2 ab. Wenn ich treffe, ist er Matsch. Und vom Paradewert 3. So 1W6 plus 5 oder 2W6 plus 5? 1W6 plus 5. Dann, nee, nein, egal. Das ist okay. Das ist okay. Ich habe so eine geile Rüstung. Und Olle, ihr habt alle... Könnt ihr mir das Mineralwasser geben? Wenn ich Mineralwasser sage, meine ich nicht das Mineralwasser. Ihr habt alle einen Bruchfaktor von 2. Ein was? Ein Bruchfaktor von 2, das kommt später im Spiel zu tragen, bis auf den Knüppel. Der hat einen Bruchfaktor von 6. Das heißt, der geht nicht kaputt. Oder er geht sehr schnell kaputt. Was heißt das? Was heißt das jetzt? Das heißt, er geht sehr schnell kaputt. Warum? Das ist ein Knüppel! Ja, es ist ein Knüppel! Also ein Stück Holz gegen ein Stück Stahl. Ja, aber ich denke halt, also bei Knüppel denke ich an so eine Keule, die immer größer wird nach oben. Wie so ein Zuckerwatte-Ding. Ein Zuckerwatte-Ding. So, lieber Chat, gibt es Vorschläge für Namen? Es gibt massig Vorschläge. Oh! Also. Haben sie auch hingeschrieben, wer sein soll? Okay. Linus. Marika Eisenwurz. Okay. Julian. Fummle-Grummle. Das ist gut. Wunderbar. Momo bzw. Henne. Bärbel. Weil ich brauche die Alternative, weil Bärbel finde ich schon ganz cool. Ja, der Rest, der ist nicht zugeordnet. Aber so, dann würde ich das der Abendregie überlassen, wundervolle Namen zu nennen, die uns... Ich werde euch alle nennen, die genannt wurden. Okay. Sepp Müller. Ich will bitte gleich Sepp Müller. Ich würde auch gerne Sepp Müller sein. Nein, du hast schon witzig. Ey, vielleicht Marika. Ich schreibe das mal auf. Sepp Müller, ja. Borbarat. Ja. Terim Bleihand. Hattest du die ersten auch schon? Ja. Achso, der Fummle Rummle und... Ja, den hab ich. Das ist okay. Da bleib ich auch bei. Und Herr Eisenwurz? Schreibt man so, wie man spricht, ne? Krummlich. Mohren Treuherz. Das klingt wie E-Mail. Dasha Olleschwo. Okay. So ein Ostcharakter. Das wird Mannis Charakter. Olleschwo. Ja, das ist ein Ostcharakter, das muss Manni sein. Vigrid Aslaiks Dorit. Eher schwedisch. Er hat doch einfach nur den Kopf auf die Tastatur gehauen. Achso, hey. Aslaiks Dorit. Ja, so ähnlich. Kommen die alle von der gleichen Person? Teilweise. Partygnome. So. Partygnome, ich weiß es, du. So, und dann Verona Klemmwasser. Okay. Verona Klemmwasser. Gut. Groß. Bergenname. Ja. Bodrasch Ingroschim. Okay. Und noch Silvus Algeran. Silvus Algeran. Ich nehme hier die Verona. Algeran. Also. Ich würde sagen. Gern was Männliches, bitte. Das könnt ihr, bitte denkt euch noch was super Männliches aus. Also, ich sehe schon, Verona Klemmwasser ist schon für Momo. Ich bin Verona Klemmwasser. Ich finde Bärbel eigentlich ganz cool. Gut. Okay, Sepp Müller. Na, ich ja? ich gehe von diesem Namen nicht mehr runter. Okay. Aber der wird mit 2P geschrieben, wenn du schon ein richtiger Seppi sein willst. Sepp Müller, aka. Sepp Müller, aka Ronnie McFly, aka der Sound. Ah, richtig. Genau, Marty McFly kann man auch drin machen. Hier, den kannst du nehmen. Ist richtig männlich, der Typ. Dann haben wir, ich gehe jetzt nochmal durch. Borbarat. Terim Bleihand. Mohren Treuherz. Es klingt halt, ich finde, das könnte so ein He-Man-Name sein. Mohren Treuherz? Mit so oberkörperfrei, große Schwerde in der Hand und so topschnell. So wie Fisto. Klingt männlich. Ich weiß nicht, ich so finde, der Bleihand könnte dir stehen. Terim Bleihand. Ja, komm, her damit. Nee, du brauchst doch diesen Olschewo. Nein, er hat Dasha Olschewo. Dasha in seinem Manta kommt da angeballert, ey. Klammwasser, nicht Klemmwasser. Klamm. Oh, nein, ich finde, oh. Dürfen wir das. Achtung, melde dich jetzt, dürfen wir es ändern zu Klemmwasser? Lust auf Schade. Klammwasser auch lustig. Tochter eines Klempners. Wasserklemmers. Ich wünschte halt, ich hätte vorher Tochter gewusst, was ich spiele, damit ich mir so Charakter-Background überlegen kann. Das machen wir jetzt gleich. Wie Dasha und Sam Müller zusammengefunden haben, als er im Zwergen so vor dem Zwergen-Aldi hängt. Dasha Olschewo ist es jetzt. Beim Metschau. Dasha Olschewo ist der gute Money. Ja, es ist genehm. Danke. Vielen Dank. Ich heiße also Klemmwasser. Klemmwasser. Tochter eines Wasserklemmers, genau. Ja. Das ist ein wichtiger Beruf. Das Wasser muss geklemmt werden. Wasserklemmer zu mir. So, okay. Ich habe Make-up auf mein Sheet gemacht. Dann geht's weiter. Würde ich deutlicher schreiben. Vigrid Astig Short. Entschuldigung. Ah, Vigrid Aslikes dort hier. Wunderschön. Niemand? Nein. Das ist Bockhenne. Budrash Ingrushin. 2 Minuten. Was damit? Ich will Budrash sein. Aber was ist eigentlich ein Zwergenname? Also Budrash. Vielleicht bist du von Zwergen aufgezogen worden. Also bin Budrash Blöd. Ich bin Budrash. Aber nennt mich. Wurde von uns aufgezogen. Das ist eine Familie. Das wäre großartig. Die Eltern. Dasha, Sepp und Budrash. Budrash Ingrushin. Wie man spricht, ne? Ja. Das bleibt. Dann bleibt uns nur noch. Fummle Grummle. Fummle Grummle. Mein Name ist Fummle Grummle von dem gommelnden Fummelrittern. Er fummelt und er grummelt. Manchmal sogar gleichzeitig. Ja. Dann greift sich ab, ich fummel. Habt ihr denn auch alle ein Wappen? Ja. Habt ihr ein Wappen? Bitte haltet es jetzt in die Kamera. Okay, macht euch ein mentales Bild, vor allen Dingen. Der Momo hat ihr Wappen getötet. Ist von Olschewo. Ich würde tatsächlich gerne. Kurze Frage an die Abendregie. Ist es möglich, jetzt das Intro einzuspielen? Wir haben kein Intro. Nein, das normale Intro. Welches? Achso, das? Nein, sorry, das geht jetzt nicht mehr. Gut, dann würde ich sagen, stellt euch doch einmal kurz vor, wer ihr seid, wen ihr spielt und beschreibt euren Charakter ganz kurz. Auch hier würde ich wieder bei Julian beginnen. Mein Name ist Julian Harder. Ich spiele heute Abend Fummle, den kommenden Fummelritter aus den Bergen. Gibt es Berge in Aventurien? Gibt es Berge im Süden in Aventurien? Das weiß ich nicht, aber mit Sicherheit jetzt gibt es welche. Aus einer südlichen Gebirgskette aus Aventurien. Das ist kein sehr ehrenvoller Ritterclan. Wir sind hauptsächlich für Vergewaltigung bekannt. Grummelnde Vergewaltigung. Oh mein und, Gott. Äußerlichkeit. Auf jeden Fall blond. Dicke Koteletten. Großer Schnauzer und lockiges Haar. Vergewaltigung ist übertrieben, halt nur wenn man in fremden Ländern ist. Man wird belästigt, die, es ist halt Fummel. Und es sind schon Vergewaltigungen, aber nur in fremden Ländern. Und so. Nur in Kriegszeiten. Wo man das Achso, ja, und das ist natürlich dann. Das ist ja was ganz anderes. Zu der Zeit war das normal. Sieh, der hat einen seltsamen Moralkodex. Ja. Ich spüre Gulhafen in der Luft. Auf jeden Fall, das ist Fummel Grummel. Ihr habt ihn erschaffen, beschwert euch bitte nicht bei mir. Lieber Hendrik. Was geht? Ich bin Budrash Ingrushin, meine Freunde nennen mich das Bo. ich bin. ich bin ein ganz normaler Boy. Eins ganz normaler Boy? Eins Boy. Es steht tatsächlich auch da. Ja, ich bin von meiner Familie weg, Bock ein bisschen Abenteuer gehabt und wollte mal so gucken, was außerhalb von der Stadt so geht. Die Stadt, deren Namen ich nicht kenne, weil ich mich nie drum geschert habe. Und Peter, du kennst den Namen noch nicht von der Stadt, in der du wohnst. Ich hab da nicht gewohnt. Von da großgezogen hat mein Dasein gefristet. Wie bist denn du aufgestellt von Klugheit her? 10. Ja, passt. Ja, ich habe meine Prioritäten sind gesetzt. Was? Ja. Sagen, mein Name ist Linus Benner. aka Ronnie McFly, aka der Sergeant. Und Ronnie McFly spielt heute den Sepp Müller. Ja, kein Gewehr auf die Stimme, ist ein Zwerg, ne? Ist ein kleiner Typ, ne? Ein bisschen klein, aber kannst du auch, ne? Tritt dir gegen Schulter. Er tut immer noch weh, ne? Schwer gepanzertes Kettenhemd, Haare vorne kurz, hinten lang, ne? Wie mein Nachtleben, ne? Kurze Tage, lange Nächte. Dann macht der Sepp, ich mag Gold. Ich mag auch geheime Türen, das ist mein Ding. Hab ich mit angefangen, als ich 13 war, die erste geheime Tür gesehen. Ich finde das geil. So Schlitz, ein bisschen Licht fällt durch, ja, findest du das? Super, das ist mein Ding. Ich bin der Sepp, ja. Mehr gibt's da nicht zu sagen. Ja, moin. Ich bin der Manfred, aka Manny McFly. Und ich spiele heute den sehr männlichen Zwerg, Basha Ulchewo. Ich bin groß geworden in einem Mirne. Von die Berge und ich habe eine große, wie sagt man, Liebe für die schnelle Kutschwagen. Und ich habe nur eine Hose an und eine sehr dicht geflochten Brusthaar. Harry. Und ein von meinen besten Freunden ist der Sepp. Der Müller. Habe ich getroffen, als wir Geheimtüren geöffnet haben. Von schnelle Kutschwagen. Ja, das ist eine super Geschichte, wir waren auf zwei verschiedenen Seiten. Ne? Er war da und ich war hier. Mit Joe Gemano war der andere da. Super, haben wir uns kennengelernt. Geheimtüren, ja. Viel super. So ist das. Ja, hi. Ich bin Verona Klemmwasser. Papa ist Wasserklemmer. Das habe ich erschaffen. Ihr war das. Und ich wollte schon immer mal in eine Stadt, die heißt Bahamas. Und ich war noch nie da, aber ich liebe diese Stadt. Deswegen bin ich jetzt unterwegs. Und da bin ich auf die getroffen. Hi. Ah ja, und ich bin übrigens Susanna. So, mit diesem T-Shirt dazu so, meine Eltern waren im Urlaub und alles, was sie mir mitgebracht haben, war dieses heutige T-Shirt. Ich bin nie wiedergekommen. Die Wasserklemmer sind in den Bahamas und sie sind nie wiedergekommen. Die Klemmwasser, das meine ich. Ich hab Bock. Ihr seht, wir haben hier eine illustre Truppe zusammengefunden. Und wir werden mit ihnen, ich bitte euch auch, etwas Nachsicht mit mir, dass tatsächlich ich seit langem nicht mehr richtig geleitet habe und ich zum ersten Mal ein fremdes Abenteuer leite und ich eigentlich mit einem Solo-Abenteuer beginne, was ich auf 5 Leute erweitere. Und es ist tatsächlich für diejenigen, die Lust haben mitzulesen, das Einführungsabenteuer in das Schwarze Auge 1, und zwar von wo man den guten Eirik kennenlernt und die Regeln. Deswegen machen wir das hier. Der Bodrascher Bock, jo. Wundervoll. Gut, kann ich etwas ruhigere Atmosphäre Musik haben, bitte? Das wäre toll. Oh Manni, ey, reiß dich mal zusammen. Magst du auch Puppe, ne? Das ist doch so ein richtiges Ostabenteuer schreiben, ey. So, jetzt greife ich den Ork mit meinem Schwert an. So, an der Stelle, wo der große Fluss in das Meer der sieben Winde mündet, liegt nördlich des sumpfigen Deltas Havanna, die sagenumwogene Hafenstadt. Einst fuhren von hier die schnellen Segler nach Güldenland und kehrten schwer beladen zurück. Gewaltige Schätze wurden an Havennas Kais umgeschlagen und ein beträchtlicher Teil des Reichtums blieb in den Mauern der Stadt. Bald erzählte man sich im ganzen Land, dass Havennas Straßen mit Gold gepflastert seien. Ein Gerücht, das Scharen von finsteren Gestalten in die Stadt lockte. Wer will sagen, ob es an diesen üblen Schurken lag oder an einem Erdbeben, bei dem Havennas Hafenstadt, Unterstadt für immer in den Fluten versank. Fest steht nur, die stolze Stadt verblühte rascher, als sie aufgestiegen war. Die Kauffahrer steuerten andere Häfen an. Die hölzernen Kähne auf den Kaimauern standen still und verrotteten. Vom früheren Reichtum war bald nichts mehr zu sehen. Nur das üble Gesindel war Havena geblieben. Oder Havena, je nachdem, wie man es ausspricht. Oder. Dies ist also die Stadt, in der die Geschichte beginnt. Es hat soeben Mitternacht geschlagen und nur Mondlicht erhellt die engen Gassen unten am Hafen. Vom See her fegt ein salziger Wind und vertreibt den dumpfen Modergeruch, der sonst über diesem Viertel liegt. Kein Mensch ist zu sehen, der seine fünf Sinne beisammen hat. Kein Mensch. Und wer seine fünf Sinne beisammen hat, hütet sich, den Hafenbezirk nach Einbruch der Dunkelheit zu betreten. Um diese Zeit gehören Havenas Straßen den dicken, struppigen Ratten, die frech von einem Kehrichthaufen zum anderen huschen, um in aller Ruhe nach verschimmeltem Brot, faulem Gemüse und anderen Leckerbissen zu suchen. Und hier beginnt unsere Geschichte. Ihr seid nach Havena gekommen, auf der Suche nach Gold, nach Geld, nach Abenteuern und vor allen Dingen nach einer Passage. Nachdem ihr lange versucht habt, Anstellungen zu finden, um Geld zu verdienen, erfolglos, nachdem ihr lange versucht habt, als Hand auf einem Schiff anzuheuern. Die Zwerge hat man sofort runtergeworfen, nachdem sie alle Geheimtüren des Schiffes geöffnet haben. Jetzt kurz, Sepp arbeitet nicht. Sepp bekommt Geld vom Sozialamt. Gut. Aber ich war auch auf dem Schiff, ja. Ich kann leider nur Wasser klemmen. Das einmalige Talent Veronas. Nichts. Aber auf dem Schiff ist das ganz praktisch. Ja, das glaube ich. Und auch niemand wirklich mit einem krummligen Fummler was zu tun haben wollte. Findet ihr euch zusammen in einer Gasse hinter einer Taverne. Pleite, geldlos, lustlos und auf dem Weg nach Hause. Ihr habt euch den Abend über schon etwas zusammengefunden. Man hat sich gegenseitig die Geschichten erzählt, die Schicksalsschläge, die Geheimtürtalente, die Wasserklemmleidenschaft. Ich liebe Wasserklemm. Die Liebe zum Bass. Die Liebe zum Bass. Was geht denn, Alter? Den brauche ich halt. Zum Leben. Und auch, wie es ist, zu grummeln und zu fummeln gleichzeitig und dabei nicht zu verzweifeln. Als ihr plötzlich durch ein beleuchtetes Fenster zwei Gestalten seht, die sich dort bewegen. Psch, lass uns zukommen. Es ist ein Spalt auf. Das Fenster scheint auf die Straße und es scheint auch Lärm aus diesem Fenster, aus diesem Haus zu kommen. Was tut ihr? Welche Art von Lärm? Ist es so, ich habe gerade Geschirr runtergeworfen, Lärm? Oder ist es mehr so, ich versuche zu fummeln, aber sie grummelt Lärm? Es werden Möbel gerückt. Geschirr klirrt. Da ruhig doch einer Gegenstände ein. werden durch die Gegend geworfen. Oh, die streiten sich vielleicht ab. Gibt's eine Geheimtür? Da drin? Du hältst Ausschau nach einer Geheimtür. Verdammt! Wieder keine Geheimtür. Diese Stadt ist schrecklich. Das riecht nach Scheiße. Gut. Hör ihn das! Jemand ist in dem Haus da drin. Wollen wir da mal rein? Ich will erstmal durch das Fenster gucken. Schaust du durch das Fenster? Ja. Und siehst eine Wohnstube, die komplett in Schutt und Asche gelegt wurde. Die haben alles kaputt. Niemand mehr drin. Keiner mehr da. Alle weg. Ja, gut. Wir haben gar kein Geld. Können wir reingehen, vielleicht ist da Geld drin. Gehen wir durch das Fenster. Auch es befindet sich eine Eingangstür neben dem Fenster. Ja, das wäre zu einfach. Die Tür ist abgeschlossen. Ja, Fenster. Also dann, ich nehme meinen Hammer. Ja, aber dann sind die ja noch in dem Haus. Sind sie nicht. Ja, aber dann sollen wir uns ja auch ankündigen, die Tür oder? Ist ja abgeschlossen. Ja, aber das ist doch deren Haus. Das wäre doch unhöflich, wenn wir reingehen, ohne zu klopfen. Hm. Und ich klopfe mit diesem Hammer an dieses Fenster. Okay. Komm, ich mach dir Zwergenleiter. Komm mit einer Zwergenleiter an das Fenster hoch. Gebt mir doch beide eine Geschicklichkeitsprobe. Mitnehmen. 4. 20er. Ach, mit einem W20 und du musst drunter würfeln, unter deinen Geschicklichkeitswert. Ja, habe ich. 6. Nee, eine 9. Wunderbar. Während Dasha sich hinstellt, um elegant die Hände zu falten zu einer kleinen Hilfe, steigst du über seine Schultern und bist jetzt sozusagen auf der Kopfhörer, auf der ein Mensch normalerweise sein würde, und kannst ins Fenster schauen. Ich möchte noch für einen Moment den Ausblick genießen. Au, pass auf, mein Brusthaar. Tut mir leid. Weißt du, also keine Absicht. Was ist da drin? Ja, was sehe ich hier? Auch du siehst eine komplett verwüstete Wohnstube. Wow, ist ja schrecklicher Geschmack hier drin. Gehst du rein oder was? Ja, würde ich einmal gerne anklopfen, mein Hammer. Ich schlag das Fenster ein. Gib mir doch bitte dafür eine Kraftprobe. So eine 14. Die haben Sicherheit. Doppelt und dreifach verglast. Ja. Naja, du schaffst es auf jeden Fall, das Fenster einzuschlagen. Aber dabei hast du so viel Schwung geholt, dass du komplett hinterher fällst. Mhm. Zieh dir mal einen Trefferpunkt ab, weil du dir die Nase platt haust. Es gibt ein wahnsinnig lautes, klirrendes Geräusch. Hast du Nasenbluten? Und Sepp, ich würde es dir gerne abklären. Sepp ist einfach aus eurem Blickfeld. Ja, genau, wie ich geplant habe. Was siehst du? Ja, ganz schön verwüstet hier drin. Das sieht aus wie... Erinnerst du dich, als unser Zwergenmeister mal zu dieser Kellerparty eingeladen hat? Wo sie alle betrunken waren. Ja. Und alle nackt. Ja. Du bekommst einen Schlag auf den Kopf. Zieh mit der Au! Und was die miteinander gemacht haben. Ja, er hat mich geschlagen. Zieh dir 6 Trefferpunkte ab. Ich wirbel herum. Hören wir das versuche auch? Den Angreifer ausfindig zu machen und möchte auch an seinen Kopf mit einem Hammer klopfen. Wunderbar. jetzt hört ihr das auch und ihr seht, also nee, beziehungsweise du siehst erstmal vor dir eine merkwürdige Gestalt. Du hast davon gehört, von alten Geschichten, ein ein Mensch. Nein, es ist ein Goblin. Nein! Das ist ja widerlich. Goblins schwärzliche Haut, rötlichen, rostbraunen Pelz und einen Kopf, der eher an einen Affen erinnert als an einen Menschen. Und wie Shem. Ungefähr wie Shem, nur schwarz angemalt. Und mit Haaren. Und nicht nackt. Und der hat dir gerade eins übergezogen und zischt dich an. Ah, was macht ihr hier? Warum stört ihr uns? Was tust du? Ich schlage ihn zurück. Wunderbar. Dann ich klopfe an seinen Kopf an. Sag mir doch mal bitte deinen Mutwert. 11. Mhm. Das ist in Ordnung. Dann bist du sogar zuerst dran. Damit fängt der erste Kampf an. Ihr hört Kampfgeräusche da drin. Ich bin ein sehr lauter Kämpfer. 6. Das hat getroffen. Er versucht zu parieren. Und schafft es nicht. Würfel deinen Schaden. Jetzt brauche ich dem erstmal eins über hier. Ich muss es. 5. Okay. Lass mich kurz schauen. Nee. Ja. Du schaffst es, dich aufzurappeln. Holst aus mit deinem zwergischen Hammer und verpasst dem Goblin so auf Hüfthöhe einfach einen ordentlichen Schlag. Er taumelt zur Seite. Fängt an zu kreischen und die Tür fliegt auf. Und 4 weitere von der Sorte stürmen rein. Sieb, was ist drin los? Dann komm hier rein, die wurden Keile! Ist nicht eine Geheimtür? Ich hatte jetzt gerade keine Zeit, um mich auf Geheimtüren zu konzentrieren. Okay, aber er wurde durch das Fenster klettern. Kommt er zumindest rein? Du wolltest durch das Fenster klettern. Genau, ja. Gib mir eine Geschicklichkeitsprobe. Nun werfe mich durch das Fenster. Ja, schaff ich. Du schaffst es. Ich lasse zu, dass du gleichzeitig mit den 4 Goblins auftauchst. Das ist so großartig. Und wir würgen jemand das durchs Fenster. Ich gebe ihm eine nicht-zwergische Räuberleiter. Gut. Eine Menschenleine. Auch von euch bitte eine Geschicklichkeitsprobe, wie wollt. Nee, nicht geschafft. Nicht geschafft. Sowohl dein Stand ist nicht richtig, als auch das ist zu hoch. Sie, ist, sie hält die Hand zu hoch und du kommst halt nicht. Du hast zu kurze Beine. Du kommst hier hoch. Ja, du musst mal an. Tiefe. Ich komm nicht hoch. Ich schnapp mir einen Holzknüppel, der an der Häuserwand ganz convenient lehnt. Dein Holzknüppel? Mein Holzknüppel. Ich habe gerade die Geschichte erzählt, wie ich zu meiner Waffe gekommen bin. Ey, Background ist alles. Ich respektiere das. Ab durch das Fenster. Ab durch das Fenster. Auch du gibst mir eine Geschichte. Durch das Fenster. Das ist eine 3. Das passt. Das passt wundervoll. Auch du schaffst es direkt hinter dem grummelnden Fummler. Fummle. Es ist, übrigens heißen die Ritter alle gleich. Das ist sehr merkwürdig. Ja, du musst ja wahrscheinlich deinen wirklichen Namen ablegen, wenn du dem Orden beitrittst. So, Fummle, Grummel, der Ritter bist du. Ja, steigst du auch durch das Fenster, relativ elegant. Du bist allerdings erst kurz nach dem ersten Goblin-Angriff. Das ist okay. Da. Okay, dann wäre das die nächste Kampfrunde. Und es sind jetzt insgesamt 5 Goblins. 3 davon kümmern sich um auf einmal die große Bedrohung, die reinkommt. Wie kommen wir rein? Und 2 davon um dich. Ich gebe dir Leute. Machen wir es erstmal so. Wie ist dein Mutwert? 13. Ja, aber dadurch, dass die Goblins mehrere Leute sind, haben sie leider immer zuerst den Angriff. So, Gangbang ist in diesem Regelwerk bevorzugt. Gangbang ist Hummel. So, damit ist auch diese Folge schon mal explizit. Die Monitor. Ihr habt gerade irgendwie über Vergewaltigungen geredet und wir trinken hier die ganze Zeit relativ offen alkoholische Apfelsaft. Getränke. Apfelsaft. Ja, mit Sprudel. Wir sind in den 80ern. Eigentlich dürfte ich jetzt auch rauchen. Aber ey. Stimmt. Also, ja, gut. Erstmal die beiden Angriffe auf dich. Muss ich sagen, wen ich parieren will, bevor oder nachdem ich weiß, es trifft? Kein Problem. Puppe. Das ist eine gute Frage. Babuschka. Das kannst du machen, nachdem du weißt, ob du es triffst. Der erste Goblin trifft nicht. Der zweite Goblin trifft nicht. Na! Zweimal! Schlagen diese merkwürdigen Kampfaffen bewaffnet auch mit Knüppeln und Stuhlbeinen und alles, was so rumgelegen hat, an dir vorbei. Und jetzt kommen die 3. Du darfst zurückschlagen. Einmal. Dasha, komm rein, hier sind wir die Penner damals von den Zwergensupermarkt. Die haben gar nichts drauf. Ich bin auf Weg. So, das ist gar nichts. Auch du triffst nicht. Bei denen wäre es heftig gewesen. Der Hammer schlägt vorbei. Ja, er hat gelernt, du hast wieder auf Bauchhöhe aufgeholt und er macht einen eleganten Schritt zurück. Damit wären wir bei den Angriffen auf Fummelgrummel. Ich mag dieses Kampfsystem, es geht sehr schnell. Der erste Goblin trifft nicht, der zweite Goblin trifft und der dritte Goblin trifft. Ich würde gerne mal den zweiten versuchen zu parieren. Wunderbar. Mit einer 3, das schaffe ich. Das schaffst du, also bekommst du einen Schlag ab und zwar einen W6. Das sind 2 Trefferpunkte. Das prallt an meiner Rüstung ab. Prallt an deiner Rüstung ab. Jetzt kann ich doch mal zeigen, was ich traue. Ich versuche zurückzuschlagen. Du schlägst zurück. Mit einer 2. Der Goblin versucht zu parieren. Ja, darf er. Mit einer 4 und schafft es. Nein. Ting, ting. Ihr hört jetzt die ersten Waffengeräusche von hinten. Von innen. Bevor die nächste Runde startet. Ihr seid noch damit beschäftigt. Ja, ich würde Verona geben ein Zwergenleiter, bevor die nächste Runde startet. Und ich versuche ihn hochzuziehen mit meiner Wasserklemme. Aber erstmal der gute Bo dran. Der gute Bo. Du hast momentan keinen Goblin, der sich mit dir anlegt, weil du kurz nach Ankunft der anderen Jungs angefangen hast und könntest dir einen aussuchen. Möchtest du lieber dich mit einem Goblin beschäftigen, der deinen Kumpel, deinen Ziehvater Sepp angreift oder den grummelnden Fummler? Muss ich. Also ich sehe ja Fummel, Grummels Rüstung und denke mir so, was wollen denn die Goblins gegen so einen Panzer machen? Das passiert immer auf, wenn er anfängt zu fummeln. Und würde gern mich auf den Goblin stürzen, der schon in der Bauchgrube eine leichte Malträtierung hat. Wunderbar. Und einmal eine Runde knüppeln. Spielen. Dann knüppel mal mit deinem Knüppel. Du musst drunter werfen, ne? Du musst drunter werfen. Okay. Oh, das war ein Scheißwurf, aber ich habe nicht getroffen. Und aber auch dieser Schlag geht leider ins Leere, wenn du noch sozusagen dir die letzten Glassplitter aus deiner Leber ziehst. Boah, der ist so schnell, ey. Der ist so schnell. Jetzt wären wir bei euch. Du willst ihr jetzt eine Zwergenleiter geben? Ja. Gut. Moment. Dann bekomme ich von euch beiden wieder eine Geschicklichkeitsprobe. Ich hätte eine Kraftprobe machen sollen, aber jetzt ist egal. Aber selbst die Kraftprobe. Nee. Ja, also würde ich nicht bestehen. 17. Also 8. Also bestanden. Du hast sie bestanden? Ja. Du nicht? Nein. Du merkst, wie sie so wackelig in mein Gesicht tritt. Wackelig. Nein, sie tritt schon richtig, sie ist aber sehr wackelig und du willst sie, du schiebst sie hoch und jetzt kriege ich von dir noch eine Geschicklichkeitsprobe, bitte. Liebe, nee, von Momo. Yay, geschafft. Du schaffst es immerhin, also du kriegst diesen Schub, er drückt dich nach oben, du schaffst es gerade noch mit letzter Körperspannung, dich durch das Fenster fallen zu lassen und fällst und auf den Boden und bekommst auch einen Trefferpunkt ab, als die Tropfen alle so rein in den Raum reinfällst und kannst leider erst nach der nächsten Kampfrunde einschreiten, weil du jetzt gerade auf der Nase liegst. Da bist du ja endlich jetzt, ey. So, nächste Kampfrunde. Da würde ich wieder sagen, er ist dazugekommen, das heißt, der eine Goblin, der etwas angeschlagen, kümmert sich um dich. Zwei wieder um dich. Einer wendet sich von dir ab, weil er Angst bekommen hat vor dir. Und zwei kümmern sich um dich. Sag uns jetzt auch. Erstmal der Angriff gegen dich. Der trifft nicht. Für Money. Du kannst zurückschlagen. Ich hab 17 vergessen. Sächsisch. Krieg ich nicht zwei. Oh, bist du wahnsinnig. Du bekommst einen Angriff. Der eine von dir hat sich zu mir gegangen. Der andere hat sich. Achso. Aber einer von ihm ist doch auch zu mir gegangen. Richtig. Hä? Entschuldigt? Ja, das ist richtig. Der trifft auch. Von ihm zu mir. Willst du ihn parieren? Irgendwie ich parieren. Oder? Das schaffe ich aber nicht. Gut, dann bekommst du. Sehr schlechte Parade. Und das witzigerweise. Vier tatsächlich Treffer. Nicht nur die Kampfparade, sondern auch die eigentlichen Paraden bin ich auch sehr schlecht drin. Weil man mich nicht sieht, wenn ich auf dem Wagen stehe. Selbst so also McFly. Du bekommst hier vier Treffer und deine Rüstung. Das Kettenhemd ist da. Müsste alles abfedern. Ja. Ach so! Ah, okay, ich verstehe. Ja, gut, dann muss ich einmal kurz korrigieren, weil dann habe ich 4 Lebenspunkte mehr, als ich dachte. Nein, das macht keinen Sinn. Hä, nein, hast du nicht. Doch, hat er das bei dem letzten Angriff auch einen Schlag mit 5 Trefferpunkten abbekommen, ja. Du darfst zurückschlagen? Ja. Das schaffe ich aber nicht. Oder? Nein, schaffe ich nicht. Okay, wunderbar. Ein Angriff gegen dich. Jetzt kann ich wohl eigentlich meine Runde benutzen. Der trifft nicht. Und 2 Angriffe gegen. Darf ich nicht zurückschlagen? Doch, das hier natürlich. Wenn es sonst so wäre, ne? Mann, dieser Knüppel erst so schwer. Die sind der so trifft der erste. Gerade. Okay. 1. Die weißt ist aber sowas von meisterhaft abgelenkt worden. Der Angriff, der muss jetzt mal kurz einen Bruch-Test machen auf seinen Teil. Du hast ihm den Knüppel zerschlagen. Er hat wirklich, also ist der auch einer der ungeschicktesten Schläge gesehen, die du bekommen hast. Also wärst du stehen geblieben und hättest dir einen Kaffee gekocht, dann hättest du den abbekommen. Aber er kam wirklich so schön von oben und du hast einfach Ting! Den Knüppel mehr oder weniger sauber in der Mitte durchgeteilt. Er steht jetzt da. Waffenlos. Dafür beruhig dich erstmal. Will seinen Kumpel ihm dir aber eine verplätten und schafft es nicht. Ach, hier werde ich den Würfel. Doch, die sind so dumm, ne? Ich schwöre. Du darfst zurückschlagen. Ja, ich schlage auf den einen, der noch eine Waffe hat. Der keine Waffe, der noch eine Waffe hat. Oh, ja, fair. Okay. Schaffe ich aber nicht. Auch während du noch stolz darauf warst, du guckst dem Knüppel hinterher, versuchst du dein Schwert runterzuziehen und es landet aber mehr oder weniger im harten Gebälk. Kannst es noch rausziehen. So, die gute Verona ist drin. Ich versuche hinter euch rein. Ich versuche aus dem Fenster hinaus mein Wasserklemmwerkzeug dem Zwergen entgegenzuhalten. Du bist schon drin. Ja, aber ich möchte von innen nach außen das Klemmwerkzeug halten, damit er daran... Du hast ein Klemmwerkzeug? Dass ich ein Klemmwerkzeug habe. Möchtest du ein Klemmwerkzeug haben? Ich hätte so gerne ein Klemmwerkzeug. Wie sieht das denn? Beschreib mir doch bitte mal dein Klemmwerkzeug. Das sieht aus wie eine Zange. Ich fürchte, die Zange ist nicht lang genug. Verdammt, das ist eine lange Zange. Nein, du kannst es auch ohne Zange, du schaffst es auch ohne Zange. Kannst dich dann, aber dann bekommst du, das nutzt natürlich einen Goblin aus und... versucht mich zu treffen. Ja. Mhm. Das ist erleichtert jetzt, weil du dich natürlich nicht bewegst. Was er auch so geschafft hätte. Aua! Nein! Damsel in Distress! Und leider ist dieser Schlag aber mehr oder weniger verpufft. Relativ erfolglos. Ja, genau. Du fühlst es auf einmal. Patsch! Gelegenheit genutzt. Du hast jetzt Gelegenheit genutzt. Jetzt einen D6 Inspiration. Hey, wir mal auf den Flirten hier und hol den Dasha rein. Ich versuch's da. Das bringt uns aber schon wieder zur nächsten Kampfrunde. Es geht wirklich schneller, als man kann. Ein Angriff auf dich? Nee, zwei Angriffe auf dich. Wie jetzt sei denn irgendjemand kaputt? Der erste trifft nicht. Der zweite trifft. Willst du ihn parieren? Ja, und ich schaffe es. Wundervoll. Willst du zurückschlagen? Ich will den Dasha, will ich hochziehen aus dem Fenster. Ja. Ah, willst du das versuchen? Ja, aber das ist mein Freund. Ja, aber da ist gerade das Fenster ist kaputt. Ich lässt du gerade auf den Hintern klatschen hier. Du siehst gerade, wie ein Goblin wie ohne auf den Hintern schlägt. Und er so, ey, such dir deine eigene Frau, du Affengesicht, ne? Schlag ich sie zurück hier. Ja, gib ich einen mit? Ja. Froni. Ja, Mann, das schaffe ich nicht. Das ist wirklich gegen dich ein Angriff. Der trifft. Auf geht's. Parade. Also 7, ne? Ja, schade. Das ist nicht pariert. Weil ich habe ja diesen räudigen Knüppel. 6. Wie viel bleiben davon übrig? 3. Aua. Gib den Stoff. Du bekommst einen schmerzhaften Schlag direkt an die Schläfe. Die Welt verschwimmt langsam. Hör wieder auf. Uff. Willst du dich wehren? Das hat Dennis umsonst gemacht. Yo, direkt den Knüppel in das Gesicht hinein. Jawohl. Ja, das trifft. Womit denn? Mit 4. Ja, das trifft. Wer versucht zu parieren? Schafft er aber nicht. Doch, und wie? Du alter Belippe! Voila, was? Du bist so schnell. Ich hab nur diesen Knüppel, ey. So, und wieder 2 Angriffe auf den Fummelgrummel. Viel Glück. Erste trifft. Ja, versuch ich zu parieren. Zweiter trifft auch. Den ersten versuch ich zu parieren. Okay. Schaff ich nicht. Beide gehen durch. Beide gehen durch. 6. Also 1. Und 5. Also kein. Ich hab dir fast gejuckt. So, jetzt würde ich dir. Ihr könnt beide eine Kraftprobe machen. Geschafft. Meine Hände sind zu schwitzig. Nimm meinen Daumen, das ist meine starke Hand. Gib mir nochmal eine Geschicklichkeitsprobe. Nope, natural 20. Naja, du ziehst sie gerade wieder raus. Du hast sie gut fest. Das ist nicht machen, Worte. Du erzieh dich gerade halb wieder raus. Großartig. Wenn man da sagt, ich habe das im Griff, da glaube ich auch nicht. Der Griff ist leider zu. Wir nehmen die Tür. Gute Idee. Die sind ja auch noch daneben. Die ganze Zeit, ja. Zieht ihr so komplett raus. Wir nehmen die Tür. 2 Angriffe auf dich. Na, komm noch her. Erster trifft. Zweiter trifft. Also du auf den Nacht. Das parier ich. Ja. Nur 4. Ja, das ist erfolgreich. Ja. Der erste. Ich komm, 4. Ja, da kann er nach Hause gehen mit. Sau, ihr seid zu hart gepanzert. Der juckt mich hier gar nicht. Großer Spieler hat da Fehler gemacht. Einer ist gegen dich. Ja, okay. Du kannst doch zurückschlagen. Ja, das sind all die leeren Bierdosen in meiner Tasche. Die geben mir Kraft. Du kommst doch nicht durch mit so einem Knüppel. Sibolorski. Sepp, hast du wieder nicht Pfand weggebracht. Genau für diesen Moment erlebe ich dich. Ja, soll er machen. Ich hau ihn kaputt. Was ist denn das für eine Zahl? Ah, er trifft. Ja, nee. Parier mal. Mach ihn nicht. Für jeden Obdachlos spielen. 4. Ich habe so viele Decken trägt. 4? 4. Ja, das, aber ich habe eine 3er Rüstung. Auf du. Knock der nächste Schlag direkt ans Schienbein. Okay, das. Okay, dein Lache, er ist so schlecht. Du kriegst direkt diesen Keule ins Gesicht. Ja, wo? Oder? Ja. Nee, wegen. Meine Intelligenz. Ich bin total für den Flavor. Ist alles in Ordnung. Nein, du triffst schönes nicht. Schönes Wort für... Schmeiß ihn gleich weg und tritt ihn einfach nächste Runde. Kann ich das machen, was mache ich auf Unarmed Strikes? Ich glaube 10, ganz normal. Geil, mach ich. Ich hau den einfach. Du bist... Ja, ich muss gleich nochmal nachgucken. Ich habe mir unbewaffneter Kampfschuss... Ist eigentlich irgendjemand so von uns getroffen in den letzten drei Runden? Erst werde ich, glaube ich, attackiert. Du wirst attackiert, und zwar zweimal. Genau. Der erste trifft. Und der zweite trifft auch. Nicht. Okay, mal gucken, was durchkommt. 6! Und der andere? So ein Super Saiyabo. Nicht. Enrage bin. Okay. Ein Treffer. Aua. Komm schon. Langsam kriegt sie Dellen. Türkisch Flug. Natural One. Yes, dein meisterlicher Schlag. Du kannst sofort deine Treffer würfeln. 1W6. Er darf nicht parieren. Plus 5 und er darf nicht parieren. Wird da irgendwas verdoppelt? Nein, leider nicht. Nein, leider pariert leider nicht. Hier nicht in die, bei diesem amerikanischen System. Das sind 9. 9 Trefferpunkte. Aber das ist ja... Natürlich auf den mit der Wasser gezielt. Schmerzhaft. Ja, also endlich schaffst du es mal, dein Bastardschwert in diesem Raum irgendwie richtig in Stellung zu bringen. Blut zu suchen. Und verpasste ihm einen quer über den Bauch. Er sieht wahnsinnig angeschlagen aus. Besser. Wir arbeiten mit nicht tödlichen Waffen. Wie könnt ihr eigentlich die sein? Na, die Fresse. 9 Treffer hast du gesagt. Ne? Aua. Okay. Hänge ich jetzt so noch halb im Fenster? So, also du müsstest jetzt mir eine Geschicklichkeitsprobe geben, ja, ob, in welche Richtung du klettern willst. Ja, ich habe Staunen, ich habe eine 8. Ja, in welche Richtung denn? Ja, ich möchte wieder ins Innenraum. Du willst wieder rein? Ja, okay. Aber ich würde ihn gerne mitziehen, tatsächlich. Nee. Dann, gib mir bitte, dann musst du mir eine Kraftprobe geben, erschwert um 2. Das heißt, ich muss unter 8 würfeln? Jawohl. Oh, Jesus Christ. Eine 3. Tatsächlich, mit ungeahnter Geschicklichkeit, als du gerade so, vielleicht sollten wir die Tür, hebst du ab und wirst durchs Fenster gezogen. Entschuldigung. Übernächste Runde seid ihr dabei. Yippie. Yeah, sehr gut. Sehr gut. Und 2 Angriffe gegen Sepp. Ja, schön, ich bin drin. Gegen Sepp. Der erste trifft. Der hörst du noch Flaschenpfand? Trifft nicht. Der erste trifft, ja. 6. Ich bin der mächtige Friesen. Dorsch. Au! Der letzte Schlag hat dich noch so aus dem Gleichgewicht gebracht, dass du es nicht schaffst, deinen Hammer auch in irgendeiner sinnvollen Weise zu benutzen. Und, Lächeln, weil sie machen ja auch keinen Schaden. So, als ob du da stehst, schlägst die ganze Zeit daneben und diesen... So ein kleiner Bruder, den du einfach so an der Stirn so weghältst, so... Nein. Ein Angriff gegen das Bo. Ich rein, nein, wenn du mich jetzt triffst, ich schmeiße diese Keule ins Gesicht. Nicht. Das ist okay. Tatsächlich ist er kurz so... Wenn, er holt... holt aus, du sagst das und er so... Los, dann schaut, hier kommt der Knüppel in sein Gesicht. Das ist der 5. Ja, das trifft ja. Mal gucken. Und er schafft es nicht. Er ist so verwundert, er schafft es nicht. Yes. 3 Schadenspunkte. Yeah. Tragen die auch eine Rüstung? Nein. Die tragen Haar. Die sind nackt. Wenn du Dasha einmal gesehen hast, Haar kann auch ein guter Schutz sein. Die sind nackt, und da kannst du vorne. 2 weitere Angriffe gegen den guten Fummelgrummler. Der erste trifft nicht und der zweite trifft. Willst du ihn parieren? Safe. Und ich schaff's nicht, leider. Wegen des Bastardschwerts. Ja. Ich glaube, das Schwert ist so ein Bastard, ne? Der. Das Schwert. Oh, das war schon. Das ist die Definition. Und er macht 4 Trefferpunkte, die nicht durchkommen. Ping! Versuch mich doch mal zurückzuhauen. Wir sind nicht ausgerüstet. Mit einer 1! Ah, yeah, yeah. Schon wieder ein meisterlicher Typ. Den Würfel werde ich nie wieder benutzen. Das ist auch noch der Typ, den ich gegen verbrennen habe. Die würfeln mal einen Schaden. Das sind wieder 9. Schon wieder 9, ey. Er macht die einfach kaputt. Kopf ab, bitte. Einfach. Während mit der hoher Gewalt der noch so eine Hand Goblin noch seinen Knüppel anguckt und sagt, wir sind für diese Expedition einfach nicht ausgerüstet. Flop! Schlägst du in den Kopf ab. Unsauber sein oder des Unterkiefers. Okay, dann kommt noch die Zunge, macht noch so. Ah, du Sau, ey. Du bist so aggressiv, ne? Ich sag das doch mal wieder, ey. Halt die Fresse. Mann, ey, weißt du? Weißt du, große Mann, wirst du nicht. Die ganze Wand ist voll mit Blut. Oh Gott! Hier wohnen Leute! Und die anderen Goblins schauen ihn jetzt an. Ich wende mich dem zu, der keine Waffe mehr hat. Ja, er ist komplett verrückt. Hättet ihr mir die Chance gegeben, euch zu sagen, was los ist, hätte ich euch gesagt, dass er komplett verrückt ist. Und sie verschwinden in die einzige Tür, die... Das ist eine Geheimtür. Das ist keine Geheimtür. Wenn ich ihnen einen Stein hinterher werfe. Ja, wenn du willst, ja, das heißt, du, gib mir mal eine Attacke-Wurf. Ja, 6. Ja, das dürfte passen. parieren tut er. Tut keiner okay. mehr, weil er wegläuft. Ich würde gerne den Abend retten. Gib mir mal ein W6 und minus 2. Du heilst ihn um ein. Du siehst also eine Schnittwunde und ein Holzsplitter wäre dann perfekt so rein, dass sie gerade genäht ist. Ich würde gerne hinterherlaufen. Okay. Ich bin auch noch nicht fertig mit dem Goblin. Ich würde gerne die Ader des getöteten Goblins abklemmen. Welche Ader? Das ist einfach nur noch magisch. Also da kommt auch nichts mehr raus. Meisten Blut. Okay, wenn da nichts mehr rauskommt, ist alles gut. Nein. Wer hat diesen Schaden verursacht? Sie mag kein fließendes Wasser. Ja, er. Deswegen dusche ich auch nicht. Oh mein Gott. Was? Ich habe das vermisst, meine Damen und Herren. Schau, ich mit der Gruppe kaputt. Herrscher ist absolut Chaos. Hey, Grummel, lass die doch in Ruhe. Die laufen weg. Ist doch gar kein Problem mehr also hier. Also du willst hinterherlaufen? Ich halte ihn zurück. Ja, echt? Okay. Ich halte ihn zurück. Gib mir eine Kraftprobe und trotzdem lässt du dich aufhalten? Oder? Ich würde schon gerne hinterherlaufen. Ja, dann gib mir mal eine. Verdammt. Hm? Ich hab eine 7. Kein Stress hier oder so. Ich hab eine 18. Irgendwas hängt an dir. Rennt weg! Ich kann dich nicht mehr lange aufhalten! Ja, mit dem Ellenbogen ins Gesicht hauen. Ja, siehst du, Bo? Ich hab so einen roten Nebel. Nebel. Hast du mir jetzt mit zu mir nicht gesagt, dass er komplett verrückt ist? Du hast den roten Nebel. Der ist so aggressiv, ne? Der muss so ausrasten. Ja. Ich hasse das. Dann gib mir mal einen Angriffswurf. Schaff ich aber nicht. Der ist so. Ich dachte, das wäre ein Zwerg. Und so, genau. Nee, der ist aber so windig und er versucht dich abzuschütteln. Du kannst dich aber irgendwie, du hältst dich fest. So viel ich hänge an ihm dran jetzt? Du hängst an ihm dran. Ich schreibe ins Ohr. Und ihr rennt beide zusammen Richtung Tür. Alles klar, Tür auf. Was ist dahinter? Die nächste Tür. 1000 Goblins. Riesig Gold. Das Gefühl, das ist so eine Riechsache. Du riechst, ja, nicht in unmittelbarer Umgebung und nicht viel. Es ist hier irgendwie so, es ist so der leichte Geruch von Gold. Gib mir mal eine Klugheitsprobe, wie es hier so schön heißt. Geschafft. Dumm genug. Ja, es ist irgendwie, was hast du gewürfelt nur so für einen Flavor? 8. Also ich habe eine 11 und ich habe eine 8. Ja, es ist irgendwie... Du weißt, wie Golderz riecht so. Und du weißt, wie Dukaten riechen. Ist irgendwas dazwischen, ist komisch, ist verarbeitet, aber anders. Dreh mich um zu Dasha. Den Blick kenn ich. Gold! Goldiges Gold! Goldiges Gold, das glänzt! Wenn ich rieche jetzt an meiner Zwergennase, wo ist das Gold? Ist irgendwas zwischen Dukaten und Golderz? Glänzendes Gold, gelbes Gold. Möglicherweise eine Metalllegierung. Andererseits vielleicht auch in ein Schmuckstück eingearbeitet. Vielleicht anhand von Rubin vielleicht. Herr Bernstein riecht ähnlich. Ja. Naja, sollten wir uns mal angucken. Vielleicht gibt es eine Geheimtür dahin. Geh voran, ich folge dir. Ich kann nicht so gut riechen, weil sie wäscht sich nicht so gerne. Habe ich gerade neben ihr gestanden. Ja, und dann badet sie jedes Mal ein Parfum, das ist schrecklich. Jedenfalls, wo ist das Gold? Ich möchte das Gold suchen gehen. Ich bade kurz. Gehen wir zum Gold! Das hasst uns heute. Nein, das ist großartig, ich habe großen Spaß. Ich hatte Angst, dass ich nicht genug Stoff habe, aber ihr fühlt alles so. Das hier so. Es ist toll, aber es ist so einfach. Im nächsten Zimmer seht ihr zusammengekauert. Eine ältere Dame? Bin ich da drin? Völlig? Nein, wir gehen da. Ja, völlig verstört. Und eine sehr junge, sehr schöne Frau stehen. Achtung! Hey, Mädchen! die euch, die tatsächlich, die Tür geht auf. Du stehst so drin. Bo hängt an dir dran. Jetzt nimm das Ding runter, hab ich und gesagt. Und sie drückt sich einfach nur weiter in die Ecke und die alte Frau sagt, ich habe das Gefühl, ich sollte mich bedanken. Ich weiß aber nicht, ob ich schreien oder mich bedanken soll. Ich auch in den Raum. Nein, er ist. Momentan wird das von dem breiten Rücken von Fummler. Das kannst du nicht verstehen. Ich will da rein. Ich will hier vorbei. Ich muss da nicht vorbei, ich will da rein. Pass auf meine tierischen Reflexe auch. Ich könnte da mich irgendwie an ihm vorbeidrücken oder so. Von mir schubst du hier aus. Weißt du was? Gib mir doch eine Geschicklichkeitsprobe, ob du es schaffst, dich durch die Tür zu drücken. Ja! Wow! Ja, schaff ich! Kennt ihr das Geräusch eines Korkens? Steht ein Zwerg im Raum. Ich will mich umgucken, ich will die Situation erfassen. Also. Wo ist das Neue, eine Frau? Jetzt hör auf, dir auf Frauen zu schreien, jo. Also, wir sind ganz lieb. Er ist ein bisschen aggressiv. Die Fresse. Okay, ihr habt es selber gesehen und er ist ein Zwerg. Was willst du damit sagen? Ja, schon, komm hier rein, ihr habt Gold versteckt. Das rieche ich doch. Wo ist denn die Ersparnis, alte Dame? Wir haben nicht viel hier, das haben wir alles schon. Du siehst doch, ihr Reichtum ist die schöne Tochter. Und ich Moment, also erstmal seid ihr hier in meinem Haus. Und auch wenn ihr diese Pest vertrieben habt, gibt euch das doch überhaupt nicht das Recht, mich zu behandeln wie ein Stück Vieh. Sie, horizontal, minder bemittelter. Sie, Frau. Von Pummeln kommt es rücken, ertönt ein lautes Oh! Sie haben natürlich sehr recht, alte Dame. Wir sind nur vorbeigekommen und haben gerochen Gold und da wollten wir fragen, ob Sie vielleicht haben ein klein bisschen für uns, weil wir haben diese kleine Affenmenschen vertrieben. Ja, in Recht, ich war ein bisschen unhöflich, das passiert, wenn ich Gold rieche, es tut mir leid. Das war die Geheimtür. Er ist eigentlich ein sehr, sehr netter junger Mann. Er sieht sehr alt aus, aber er ist sehr jung. Warum haben eigentlich diese Affenmenschen hier gewesen? Das ist so real! 10 out of 10. Du hast mich kaputt gemacht. Brian broke the game. Ich glaube, sie haben etwas gesucht. Den Gold zum Beispiel? Nein. Fünf Flaschen? Sie haben die Karte gesucht. Das Pergament. Was ist das für eine Karte? Sag doch jetzt! Mein Mann war vieles. Er war Händler, er war Pirat, er war. Ja, auch Wasserklemmer. Nein, diese edle Gilde zu vertreten ist uns nie zur Ehre geworden. Vielen Dank. Nein, er war eher auf den 7 Weltmeeren unterwegs und ist nicht durch Scheiße gekrochen. Kein Fisch. Dieses Pergament haben diese Affenmenschen wohl gesucht. Ist das krass? Nun, es führt zu etwas Krassem. Wow. Haben Sie es denn bekommen? Es soll den Aufbewahrungsort eines der letzten schwarzen Augen beschreiben. Es ist schwarzes Auge, weil es aus schwarzem Gold ist? Nein, es ist ein schwarzes Auge, weil es aus schwarzer Magie besteht. Ist das von einem Menschen? Was macht dieses schwarze Auge? Man kann damit sein Schicksal neu bestimmen. Ich wollte so sagen, wenn ich dieses Ding hätte und ich würde mein Schicksal so bestimmen, dann sagen wir, ich wäre in diesen Raum reingekommen, der war voller Gold, aber sie wäre nicht hier. Das ist eine potenzielle Möglichkeit. Ich will ehrlich sein, ich finde, sie sind eine sehr höfliche Frau, aber das wäre mein Lieblingsszenario für diese Situation. Sie atmet einmal durch, rollt vielleicht, mit den Augen. Vielleicht noch ein, zwei Gange. Man hört es sogar, man hört, dass die mit den Augen rollt. Man hört. Könnte ich mit diesem schwarzen Auge meinen klischee-türkischen Akzent loswerden? Man kann damit sein Schicksal neu bestimmen. Ich brauch das. Nee, es gibt Dinge, die selbst das Schicksal nicht ändern können. Und ja, man könnte dieses hypothetisch sehr spezielle Szenario auch mit einem schwarzen Auge herstellen. Ich bin sehr leicht zufriedenzustellen. Hm. Wir sollten da drüben mal sauber machen. Ja. Haben Sie eine Ahnung, wo diese schwarze Augekarte, wo dieser Affenmensch gegangen ist? Wo die Goblins hin verschwunden sind, kann ich euch nicht sagen, aber... Haben Sie sie gestohlen oder ist die Karte noch hier? Nun, Sie haben sie nicht gefunden. Weil Sie nicht wissen, wo sie war. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau, wo sie ist. Und warum... hat eine alte Frau, wie du einer bist, so ein schwarzer Auge. Karte. Es war ein... Ich Karte. Habe kein... Warum? Ja, ich habe... Mein Herz. Ich habe das Pergament mit einer Karte zum Aufenthaltsort des schwarzen Auges. Man sagt, man könne dadurch sein Schicksal neu bestimmen. Aber warum hast du das? Mein Mann hat es. Hat der geklappt? Nun, da ihr nicht an der Geschichte meines Mannes interessiert seid, kann ich euch nur sagen, diese Schatzkarte befindet sich in diesem Haus und ich weiß nicht wo. Und ich habe sie lange nicht mehr gesehen. Und ich glaube nicht, dass die Goblins sie gefunden haben. Ihr könnt jetzt erst zu Stockwerk gehen und versuchen, sie zu finden. Boah, krass, du bist voll aggressiv jetzt. Also, was sie mir sagen wollen, ist Folgendes. Und dabei hole ich, kann ich so eine Zwergenpfeife haben, die aussieht wie so eine Holzflöte, aber so jedes Flötenloch ist da ein Trapp. Oh Gott. Die sieben Flötenloch. Ah, das ist super Vintage, totale so. Klischee-Abenteuer, danke. Die wollen aber sagen, ich komme hier rein. Ich frage noch ein bisschen Gold und sie sagen, nein, ich will ihnen auf keinen Fall Gold geben, aber die altgeschätzte Karte ihres Mannes legen sie einfach so aus den Händen. Ich kann euch nur... Ja, aber ich soll es nicht stören. Ist hier irgendwo ein Geheimtür im Raum? Sie müssen wissen, er liebt Geheimtüren. Ja. Und ihr könnt... ihr könnt in den Nebenraum gehen und dort ist das Treppenhaus mit dem Stieg nach oben. Ich gehe hoch. Ernsthaft? Ja. Wer noch? Ja, danke schön auf jeden Fall. Ich bin gleich bei euch. Hey, bleibst du hier oder gehst du auch mit? Ja, schon gerne. Ich will mit der schon noch kurz einen Moment im Raum bleiben hier. Ja, okay. Wenn die anderen schon losgehen. Okay. Ihr betretet also die Treppe, um nach oben zu gehen? Mhm. Ja. Ihr geht zwei Schritte? Ich ja. Es macht ein leises Klick. Und eine Falltür öffnet sich unter euch und ihr fallt 3 Meter in die Tiefe. Jeder von euch bekommt 1W6 Trefferpunkte. Im Moment, wo das passiert. Ich lande Verona auf bekommt. Nee. 4 Treffer. Ich roll mich weg, wenn du so runterkommst. Ein. Kein Problem. Rüstungsschutz hilft nicht. 5. Oh Mann. Okay. Ihr knallt auf harten Betonbogen. Bratz! Sieht man da unten irgendwas? Der Staub legt sich. Das ist eine ausgehobene Grube, gepflastert mit Ziegeln. Und sie ist 3 Meter tief. Ihr hört das leise Stöhnen eines Zwerges durch das Poltern. Das muss ringen. Rundherum Wände oder geht's da irgendwo noch gar nicht? Ist dann rundherum Wände. Krieger, möchtest du mich da hochheben mit dem dazwischen, damit ich wieder rauskomme? Okay. Das sind 3 Meter, ey. Sind wir jetzt alle in diese Grube gefallen? Bis auf die beiden Zwerge. Wie breit ihr seid ja noch in dem Raum. Wie breit ist die Grube? 3 Meter. Nee, wie breit? Wie breit ist die Treppe? Etwa 2,5 Meter breit. Also ihr seid ja schon ziemlich aneinander geknattert. So 2x2x3 Meter. Hm. Wie groß seid ihr beiden denn? 1,73. 1,5. 2 Meter. Ja, sehr gut. Dann steige ich auf dich, auf deine Schultern und zieh mich hoch. Ich bin so 1,60. Kannst gern versuchen, ich helfe dir nicht. Dann gib du mir eine Geschicklichkeitsprobe. Ich fummel dich an nochmal. Irgendwie schaffst du es nicht. Du schaffst, er steht da und wenn dir keiner hilft, ist es halt immer unauffällig, da wo sie mich sowieso gerade berühren würde, meine Hand immer zwischen so. Ich würde gerne nur so, ich möchte Assassin's Creed-mäßig Warjump so links, rechts bis nach oben hüpfen. Ernsthaft? Ja. Dann gib mir doch eine Geschicklichkeitsprobe erschwert um, sagen wir mal, 4 wegen des Effektes. Oder für jeden Sprung einfach. Nee, gib mir mal eine. Also, du versuchst irgendwie möglichst cool auszusehen, stößt dich ab und knallst gegen die nächste Wand. Und denkst, okay, Videospielphysik ist... Das ist alles falsch, ey. Aventurien nicht so richtig. Gib mal einen falschen Standardpunkt. Willst du mir nicht vielleicht doch helfen? Vielleicht kann ich dir ja eine Bezahlung zeigen. Was hast du anzubieten? Bahama. Wir sind wirklich nahe gekommen. Oh nein. Oh Gott. Danke Twitch. Ich leite eine Stunde ein Spiel. Ich leite eine Stunde ein Spiel und die Spielercharaktere prostituieren sich gegenseitig. Oh mein Gott. Wasserklemmerin. Ist denn überhaupt noch Zuschauer da? Ist der Chat noch aktiv oder schweigen alle betroffen? Über 20 Zuschauer. Yeah! Ja, noch schon. Ich steig drauf. Gut. Und? Ich versuche hier hochzuhelfen mit einer diesmal menschlichen Räuberleiter. Mhm. Gib du mir eine Kraftprobe und du gibst mir eine Geschicklichkeitsprobe. Geschafft. 6. Wunderbar. Auf welcher Seite wolltest du denn raussteigen? Auf der, wo die weiter hochführt. So. Alles klar. Mhm. Ich wollte es nur. Ja. Ja, kein Problem. Juhu. Zack. Dankeschön, ich revanchiere mich. Willst du mir auch helfen? Also ich habe nicht so einen Körper, aber ich habe... Also, ich kann Arsch gehen. Das Gute ist, ich hab nichts gesagt. Ich hab diesen Knüppel. Den kannst du. Weiß ich nicht. Befummeln. Du kannst meinen Knüppel befummeln, wenn du möchtest. Ich hab gehört, das machst du. Oh Gott! Ich guck auch nicht hin. Ist auch dunkel hier ganz schön, das ne? Was. Was ist von dir, ey? Du bist ja doch ganz okay. Er hebt mir hoch. Auf dem Gesicht. Ja, dann gib du mir eine Kraftprobe, Julian, und du gibst mir eine Geschicklichkeitsprobe, Bo. Natural 20! Ich hab's nicht geschafft. Auch beide nicht? Nee. Während du irgendwie ist, du hast jetzt, weißt du, es ist ein Typ und es ist so. Komisch, er schlägt dir auch so, ohne dir wirklich richtig weh zu tun, aber er schlägt dir so das Knie so ins Gesicht, als du dich runterbeugst, um ihm hochzuhelfen. Und du bist das auch alles so irgendwie ziemlich weird und ihr fallt beide mehr oder weniger um und es funktioniert nicht. Also so machen wir mal andersrum. Also das irgendwie geht das nicht. Ich helfe dir hoch, wenn ich oben bin. Wie soll ich das machen? Guck dich mal an. Versuchen wir es. Okay, ich mach schnell. Okay, gut. Gut. Okay, jetzt andersrum, ja? Ja, boah, dann bekomme ich eine Geschicklichkeitsprobe von dir und eine Kraftprobe von Bo. Ja? Ich bin der stärkste Mann der Welt. Drauf oder drunter? Drunter? Hast du drauf gewürfelt? Ich hab drauf gewürfelt. Ich meine drauf und drunter. Das heißt, ich sag jetzt mal, du hast es geschafft. Ich hab eine 1 gewürfelt, ich schmeiß dich quasi einfach mit links hoch. Ja, also er hat, dafür, dass er so ein schmächtiger Typ ist, hat er einen ganz schön harten Griff, so. Funktioniert. So, ein leichtes... Und du landest neben Verona auf dem Treppenabsatz. Das ist ja wohl. Bring dir heute Abend was zu essen vorbei. Deine Mutter Froni. Bringt mir was zu essen vorbei. Hilf mir hoch jetzt, Mann! Später. Okay, beflügelt durch die Wut möchte ich jetzt nochmal. Ich möchte nochmal hochspringen. Und ich schaffe es jetzt. Noch so ein Assassin's Creed-Sprung? Ja. Aber kostet es, was es wolle. Ich hau dir einen runter. Was brauchst du? Ich brauche Geschicklichkeit 4. Plus 4. Also auf deinen Wurf plus 4 drauf gerechnet. Hm. Ich habe trotzdem. Was ist es denn? Eine 4. Respekt. Okay, diesmal konzentrierst du dich. Versuchst Anlauf zu nehmen und ganz ehrlich, springst einfach hoch und ziehst dich hoch. Brauchst du nur genug Motivation. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Warum ist... Dir helfe ich noch einmal. Genau. Ich schwöre dir auf alles. So, das Problem ist, da ist jetzt eine zwei... In der Treppe ist jetzt ein 2 Meter langes, also... Also ich habe eigentlich erstmal was anderes vor. Ja, was denn? Was, ja, schau, komm mal mit. Lass die Finger von der. Ich zwinge bei Frauen. Ich könnte jüngere auch noch nicht sagen. Bang. Hey, Puppe. Haben wir ein Sandwich mit 2 Zwergen gemacht? Das ist die schlechteste. BAM! Faust in die Fresse. Du bekommst... Ich pariere. Ja, mach mal. Du siehst sie gar nicht kommen. Ich sehe sie wirklich nicht kommen. Du kriegst einen Trefferpunkt ab. Guck ich sie, was, guck ich sie an. Was sagst du? Du schlägst wie eine Frau. Also, ohne Rüstung? Mit Rüstung? Mit Rüstung ist das ein Trefferpunkt schon. Also du bekommst einen Trefferpunkt. Was? Die hat ganz schön getroffen, ey. Die hat auch ganz schön Kraft. Ist das ein Nein oder ein Vorspiel? Natürlich nochmal. Wie das bei euch gehandhabt wird, weiß ich nicht, aber hier heißt es Nein. Gut, dann respektiere ich diese Entscheidung. Wir sollten gehen, Dasha. Gute Frau, warum habt ihr nicht gesagt, dass da ist Falltür? Ich... Habt ihr gesagt, geht hoch, da oben ist Karte, könnt ihr mitnehmen? Wer von euch musste denn auf einmal losrennen hier? Ich wollte sagen, passt auf, da ist eine... aber nein? Nein, so kommen sie uns hier nicht. Das war so, das kommen wir hier nicht. Ja, also die hatten auch schon genug Zeit, uns zu erzählen. Die haben uns die Geschichte ihres Mannes erzählt, so die hat niemanden hier interessiert. Da wäre ein großes Zeitfenster gewesen, diese Falltür zu erwähnen. Meine Frage ist, wollten Sie, dass wir in diese Falltür fallen? Meine zweite Frage ist... Nein, die zweite kann ich schon beantworten mit einem ganz klaren Nein. Na gut. Außerdem hast du in diesem Raum, glaube ich, schon dreimal gesucht. Ach so, nein. Meine zweite Frage wäre, sie noch ein Zwergen-Sandwich zu machen. Auch das kann ich mit einem ganz klaren Nein beantworten. Na gut. Wissen Sie, wir haben gefragt, gibt es hier eine geheime Tür? Das ist eine geheime Tür. Sie haben nichts gesagt. Ich bin sehr enttäuscht. In meiner Kultur hätte es sowas nicht gegeben. Glauben Sie, nur weil ich etwas ausländisch rede, kann man mit mir so umspringen? Bist du in die Geheimtür gefallen? Nein, bin ich nicht. Na also. Aber meine Freunde... Wissen Sie, meine Freundeschmerzen sind auch meine Schmerzen. Deswegen... Sind meine Schmerzen auch ihre Schmerzen. Übermut zu zählen, gut. Na gut, ja, für heute werden wir mal hier 5 Grad sein lassen, ja? Wenn da sowas nochmal vorkommt, ne? Ist hier vielleicht, ne? Finde ich nicht so schön. Ja? Bin ich mit zufrieden. So, die Herren Zwerge. Also dann, lass uns versuchen, über dieses Loch zu kommen. Gut. Also eine Falltür ist ja vom Ding eine Geheimtür. Kann ich den Mechanismus finden, mit dem sie aktiviert wird und sie einfach wieder zumachen? Wir können rüberlaufen. Gib mir mal ein... Geheimtüren sind mein Ding. Ja, ja, ich weiß. Deswegen lasse ich das bei dir auch zu. Obwohl es keine wirklich Geheimtür ist, aber schwamm drüber. Gib mir mal einen Klugheitswurf, erschwert 3. Lol. Easy game, easy life. Während du sozusagen noch so, ja, und überhaupt diese Geheimtür, bla bla bla, gehst du so zur Seite der Treppe, guckst du, drückst so einen Knopf und schnapp! Das Ding wieder zu. Nee, Mechanismen. Weiß ich jetzt, ist sie so zu, dass wir einfach rübergelaufen können? Ja, das lasse ich zu. Ja, gut. Sehr gut, Sepp. Nee, dann hättet ihr mich einmal vorgehen lassen, so hätte ich einfach sagen können, dass hier eine Geheimtür ist. Ja. Ja, hätten wir gemacht, aber du musst ja die Frau belästigen. Ich bin noch stehen geblieben, als ihr dann ausgerannt seid. Was heißt denn hier belästigen? Ja? Er belästigt. Ich frage höflich nach einem Dreier und wenn sie Nein sagt, dann sage ich, ist okay. Ja? Oder du fragst, ob das Vorspiel war. Ja, man weiß es halt nicht. Dieser Stand ist gefährlich. Also dann lass uns nach oben gehen. Ich habe das Gefühl, wir schweifen hier etwas aus. Lass uns nach oben gehen und suchen der Pergament. Er hat recht. Sie sind auf der Suche nach einem blauen Auge. Schwarz. Na, es tut mir leid. Ich bin nicht gut gefahren. Ihr betretet den oberen Treppenabsatz. Dort sind 3 Türen. Eine davon geheim. Keine davon ist geheim. Alle bekennen sich öffentlich dazu, Türen zu sein. Eine führt nach Norden, eine führt nach Osten und eine führt nach Westen. Ich will den Osten. Die sehen alle 3 verschieden aus. Wie sehen die aus? Die Tür nach Norden ist eine relativ einfach gehaltene Holztür. Die beiden Türen nach Westen und nach Osten jeweils sind eisenbeschlagenes, dickes Holz. Ich nehme die normale. Nehme ich Süden. Wollen wir alle gleichzeitig aufmachen? Es gibt keine südliche Tür. Du gehst also wieder runter. Nehme ich Osten. Ich auch. Na warte mal hier, bevor wir losgehen, ja? Wurde ja sowas wie eben nochmal passiert. Ich will mir erstmal angucken, ob hier noch irgendwie so geheime Tür nach unten zur Seite. Du merkst so, also wenn du so zurückdenkst, also nach Geheimtüren suchen, das ist so ein bisschen so wie als Zwerg onanieren. Wenn du es zu oft machst, dann tut es irgendwann weh. Dann tut es irgendwann weh. Irgendwann weinst du dabei. Gut, gut. Und man wird blind davon. Okay. dann werde ich anstelle dessen nach Gold suchen. Schade, dass ihr Männer seid. Ne? Ich würde sagen, wir machen auf Türe auf gleichzeitig. Welche, ja. welche wollt ihr versuchen zu öffnen? Alle drei? Alle drei auf gleichzeitig. Aber wer gut. macht Westen? Ihr macht Osten, ich mach Norden. Ihr macht Westen, so fertig. Aber warte mal, wenn wer macht die nördliche Tür? Ich. Wer macht die östliche Tür? Ich. Nein. Ihr macht Westen. Wir machen Osten. Die Zwerge machen Osten. Okay. Nein, nicht die Zwerge. Wollt ihr die Türen öffnen? Ja. Okay. Aber warte jetzt, also wenn wir jetzt sagen auf drei, sagen wir 1, 2 auf oder 1, 2, 3 auf? 1, 2, 3 auf. Wartet einen Moment. Ja. Erinnert euch, was letztes Mal passiert ist, als wir nicht angeklopft haben. Wir sollen zumindest die Höflichkeit haben. Gut. Welche also Tür? Machen welche wir 1, 2, 3 auf. An die was? Ja. Die Zwergentür, das war nochmal welche? Westen. Die westliche Osten. Tür. Die östliche Tür. Nein, also die beiden machen Westen. Die beiden sind zusammen. Nein, ihr drei macht Osten, glaube ich. Osten? Nein, Osten. Ihr zwei. Und wir machen Osten. Ich mach Norden. Wir klopft an die östliche Tür. Gut, ihr klopft an die östliche Tür und hört nur ein leises. Hallo? Hört sich das an wie die Goblins? Nee. Obwohl, gib mir meine Klugheit. Du stehst gar nicht vor der Tür, wer steht vor der Tür? Ich hätte das auch gefragt. Ja, aber hast du nicht. Ich schaffe sehr knapp. Hört sich nicht an wie ein Goblin, aber ist definitiv nicht menschlich. Hier ist Oma, mach auf Tür. Mit Opa. Von weit weg. Leg meine Eier! Okay, gut. Ich möchte diese Tür auftreten. Die östliche Tür? Ja. Dann gib mir doch mal eine Kraftprobe. Verdammt. Nee, warte. Ah, blöd. 11 über 10. Funktioniert nicht. Dasha! Gut, ich mach. Bei den anderen Türen war nichts. Nichts dahinter. Nur eine also hat, war nicht gekl- ihr habt geklopft. Da ja, ist ja. nichts gewesen. Ich mach auf. Ich mach auf. Die westliche Tür geht nicht auf. Die nördliche Tür geht auf. Yippie. Was ist dahinter? Geht sie mit Hilfe von einem Tritt und einem Wasserschwert auf? Die westliche Tür. Gib mir eine Kraftprobe. Plus 3. Hab ich geschafft. Was hier? Kannst du schmeißen Ladung? 4. Plus 3. Das müsste die westliche Tür, ja? Mhm. Ja, die schwingt auch auf. Von einem lauten Krachen. Was sehe ich? Ein relativ kärgliches Schlafzimmer. Ein Bett an der Wand, ein Kleiderschrank und eine getäfelte Wand dahinter. Ich suche nach Gold in der Karte. Wo? Ist da ein Schreibtisch? Da ist kein Schreibtisch drin. Also nur Bett, Kleiderschrank. Dann ein Stuhl noch in der Mitte mit ein paar Klamotten drauf. Und das war's. Unterm Bett und im Kleiderschrank. Okay, wo zuerst? Kleiderschrank. Gut. Im Kleiderschrank findest du... Frauenkleider? Warte. Das muss ich kurz nachgucken. Im Kleiderschrank hängen alte Kleidungsstücke. Auf dem Boden stehen ein paar Stiefel, ein altes Entermesser und ein großer hölzerner Kasten. Kann man den aufmachen? Willst du ihn dir genauer anschauen? Ja, ich würde mir gerne genauer anschauen. Und das Entermesser würde ich gerne... Sieht es noch funktionsfähig aus? Das ist, ja, das ist alt, aber ja, gepflegt. Quasi ein normales Schwert. Das ist ein Entermesser. Das ist, kennst so, du auch als eigene Waffengattung. Das ist so zwischen, das ist wie so ein kleines Kurzschwert. Okay, nehme ich mit. So eine Art dicker Dolch. Okay, nehme ich mit. Und dann gucke ich mir den Kasten nochmal an. Den Kasten nimmst du. Der, also was nimmst du den hoch? Was machst du mit dem? Ich heb ihn auf jeden Fall auf, ja. Okay, der ist relativ leicht, merkwürdigerweise. Ziemlich leicht. Und da drunter ist eine Öffnung im Schrankboden. Und was möchtest du machen? Reingucken. Reingucken? Das muss ich jetzt noch mal kurz hier. nee, warte mal. Ja, also die Öffnung ist so ein bisschen, also wie soll ich das sagen, es ist kein Loch oder so, mhm, es ist einfach so, man sieht, man könnte es aufklappen irgendwie. Mhm. Dann würde ich es gerne aufklappen. Wenn das geht. Wunderbar, ja. Du spürst einen schmerzhaften Biss und ziehst dir einmal 2 Lebenspunkte ab. Komische Klappe. Als die Klappe aufspringt und ein Schwarm Ratten herauskommt und sich 6 Ratten auf dich stürzen. Oha, das muss wehtun. Dann los geht's. Ja. Ich schreie nicht. 5 Ratten versuchen nicht. Du schreist nicht? Ne? Nee. Auch nicht um Hilfe? Noch nicht. Vielleicht, wenn ich getroffen werde. Musst du denn nicht einen Mut-Check machen? Die, ich bin mutig nicht. Genug, bist du hier allein zu bekämpfen. Nicht. Die dritte auch nicht. Ratten. Vierte auch nicht. Fünfte. Fünfte, eine trifft dich. Was haben die denn für. Was geben die denn? Das ist hier so eine Sonderregel. Das sind biologische Ratten. So Ratten wie das Rote schlechte Freunde. Achso, die machen automatisch 2 Trefferpunkte. 5 schlechte Freunde. Weil die sich an dir hoch und in den Lücken deiner Panzerung verbeißen. Also egal, ob ich eine Rüstung oder nicht? Ja. Ah! Ihr hört einen lauten, lauten Schrei aus der... Alles klar. Dann würde ich gerne mal zurückschlagen nach der ersten Ratte. Okay. Mit dem Entermesser allerdings. Ja, das muss ich kurz nachschauen, was das für Daten hat. Das ist... Plus 6 auf Enter. plus 6 auf Enter, plus 3 auf Messer. Ne? Ein Entermesser hat 1 wie 6 plus 3. Ja. Und... Nur minus 1 auf Parade, Attacke ist normal. Nein, das wird nix. Du versuchst sie von dir und erstichst dich dabei sogar noch fast selber und schaffst es aber nicht, die Ratten von dir runter zu Schießen. Er brüllt, nebenan brüllt, Fummelö, Grummelö. Ich krieg den Namen heute noch hin. Ich will gerne in die Osttür rufen. Oh nein! Einer unserer Freunde wird angegriffen. Wir sollten da ganz schnell alle hinlaufen und unseren Rücken nicht beobachtet lassen, dass wir von hinten angegriffen werden können. Du, was du nicht lassen kannst! Und ich mache ganz viele Schritte auf den Boden, aber versteck mich dann, also stell mich so neben die Tür und hoffe, dass sie aufgeht. Mhm, was machen die alle? Ich gehe in die Nordtür. Okay. Hey, lass mal nicht mehr helfen hier. Ich kann mich doch nicht einmal reinlassen. Wer kommt gut zurecht? Ich muss mich kümmern hier um. Da hat einer gesagt, ich habe die Eier gelegt. Hallo, ja, du machst schon ein Ding. Nachher wird dir nur von so einem Schwarm Ratten angegriffen, das kriegt er aber selber hin. Ja, ich kann da rüber, ich werde ihm helfen hier. Ich werde ihm eine Hand geben, eine Zwergenhand. Gut. Ja, anlegen, die befummelt er aber, ne? Ja. Ja, ist mir doch egal. Ihr geht. Ihr betretet einen sehr kärglich und einfach eingerichtetes Arbeitszimmer. Ich habe hier ein schönes Bild. Ich jetzt die Nordtür? Am Teufel, ja. Mhm. So sieht das Ganze aus. Oh, sweet. Ich durchsuche die Kiste. Eine Klassiker. Kiste und Skyrim-Style. Das machen wir gleich. Wir machen erstmal weiter bei Fummle Grummle und Sepp. Sepp Müller, bitte. Sepp Müller, bitte. ja, ihr seht, wie er mehr oder weniger von Ratten belagert wird, die immer wieder an ihm hochspringen und klettern. Im Ganzen versucht irgendwie die mehr oder weniger von sich wegzuhalten. Klappt da nicht so leider. Es kommt die nächste Angriffsrunde für die Ratten. Mhm. Nein. Nein. Ja. Und ja. 4 Punkte. Was wollt ihr machen? Ich werde schlagen. Ja, dann. Sag ich es nicht. Siehst du, ich hab dir doch gesagt, du hättest duschen sollen, bevor wir losgehen. Würfel mal wieder einen Angriff. Ja, nein. Das ist gar nichts. Sind zu klein und zu schnell, die Mistviecher. Ich versuche auch mal zu greifen. Nein. Jetzt sind die Ratten wieder dran. Braucht ihr Hilfe da drüben? Nein. Ja. Nein, ich weiß nicht. Vielleicht, wenn ihr nicht einen gebissen hat. Ich muss mal gucken, wie weh die tun. Zwei treffen dich schon wieder. Nochmal 4 Punkte. Nein, greifen alle Ruinen an, scheiße, da kannst du bleiben. Gespräche geführt werden. An der Tür passiert noch nichts. Willst du noch mal eine verpletten? Ja, dann mach mal. Ich renn rüber. kennst du Whack-A-Mole? Da wärst du nicht gut drin. Ich hab mit einer 8 getroffen. Ja. Du brauchst keinen Schaden zu befüllen, die erste Ratte. Okay, sehr gut. Nein, ich glaube, wir haben alles im Griff hier. Das ist gar kein Problem. Die von sind so genau. Wir greifen alle Ruinen an, das wäre egal. Das eins, trifft, zwei, drei. Den ersten parieren? Vier. Fünf, zwei treffen. Die erste parierst du, okay. Und dann nochmal zwei oben drauf. Also. Insgesamt zwei? Zwei. Oder? Insgesamt zwei Treffer. Okay, das heißt, okay. Ja, okay. Verstehe. Das finde ich auch ordentlich. Und dann wieder zurück. Trifft. Deswegen gerade mit der anderen. Dann ist die nächste. Zack, sind nur noch vier. Du auch nochmal? Weiß nicht. Sind es nur noch drei? Wenn er so eklige Biester. Na, eins nach der, nach dem anderen. So reingezoomt, wie ich einfach schlage und dann zoomt raus und ich versuche einfach gerade einen Nagel in den Boden zu hauen, so daneben. Noch sind vier. Eins, zwei, drei, vier. Einer hat getroffen. Pariere ich. Das ist mal so, das ist ganz geil eigentlich. Treffer. Sind es nur noch drei? Eins. Achso, du kannst auch nochmal. Das hat Euna 20, 19, 15, 13. Dann sind wir leider nicht bei deinem Dungeon. Ich bin dran. Gleich da. Eins, zwei. Eine trifft wieder, geil. Pariere ich! Immer dasselbe. Der niedlichste Kampf der Welt. Und dann zurück. Ja? Und treffe. So ein Zorro-Ding an und so ein kleines Ding. Sind es nur noch zwei? Keine trifft. Mach doch mal einen Hochkreuz. Ich treffe aber auch nicht. Du darfst auch nochmal? Ich gehe einfach. Ich gucke ihn an. Ja, du hast es hier schon im Griff. Keine trifft. Ich treffe. Eine noch? Das ist die letzte. Hey, ich habe gar nicht mehr Mut als die Ratte. Ich dachte zuerst zu hauen. Stimmt. Zuerst so ein Regelspecht. Nein, du triffst aber nicht. Sieh dich aber. Vielleicht. Verdammt. Okay. Gib dir noch einen Abschiedsbiss in die Hoden. Trifft wieder nicht. Sie auch nicht. Okay. Trifft wieder nicht. Sie auch nicht. Trifft. Ja! Ja! Ich habe mit 6 Ratten getötet. Bin ich Level Up? Sie war wirklich... Nein. Ich habe 6 Ratten getötet. Sie war wirklich so am Ende... Da hat sie eigentlich gedacht, so, okay, ihr habt so ein Einverständnis miteinander. Aber dann hast du ihr das Entermesser einfach in den Bauch gerammt. Ich bin skrupellos. Aber ich dachte, wir hätten was. Jesus Christus, du hast mich gerade geredet. Was ist denn hier los? So, ich mach jetzt kaputt Tür. Ah, das ist gelohnt. Ich dachte, ihr guckt euch die Truhe an. Ich guck mir die Truhe. Ich bin alleine in der Truhe. Ich stehe immer noch vor der Tür. Ich auch. Mit dem Black Mirror Eiermenschen. Das okay, hat der, das wir gehen erstmal zur Truhe. Die Truhe ist, das ist eine relativ einfach gearbeitete Truhe mit einem Vorhängeschloss. Mit Zahlen drauf oder mit Schlüssel? Mit Schlüssel. Okay, ich gucke erstmal, ob ich irgendwo den Schlüssel finde. In der Nähe. Auf dem Tisch, auf dem Fußboden. Gib mir mal eine Klugheitsprobe. Ein Klugheitscheck, will ich immer sagen. Yeah, eine 2. Du siehst relativ schnell das. Ich habt ihr irgendwo einen Schlüssel gefunden? Ja, mach mal ganz kurz. Ich hab grad ein bisschen Freizeit. Ich komm mal rüber, ich guck mir das Ganze an. Ja, auch nicht. Guck ich mir die Truhe an. Mhm. Dann hau ich das Schloss einfach ab mit meinem Zwerghammer. Ja, gut. Okay, dann würfel doch mal einen Angriff. Löst eine Falle aus Rockfall. 10-10. Nicht dieser Würfel. Ja, das ist eine 4. Und dann würfeln wir mal den Schaden. Das ist eine 7. Das ist kaputt. Das Schloss fällt ab. Yeah. Klack. Die Truhe ist offen. Ich Ihr könntet sie auch aufmachen. Ja, das ist ein klassischer Zwergenschlüssel hier. Verstehe. Nutzen wir für alles. Verstehe. Der Hammer. Kriegst du selbst das Hammer aus der Truhe, die am Berg ist. Wow. Das ist so meine Schublade an Gags, ey. Das ist der Hammer. Ist die also, das ist eine alte Seemannskiste und ihr öffnet sie und es blinken 100 Silbertaler und 15 Golddukaten. Cool. Ich schmeiß mich da rein und zieh die Kiste zu. Ich kriege für Gold. Sowie zwei fingerlange goldene Figürchen auf dem Boden der Truhe, die zwei Krieger darstellen. Möchtest du die Figur? Jede Figur, wenn du dir so anguckst, jede Figur ist auch ungefähr 15 Dukaten wert. Nein, ich sag dir folgendes, Pöppchen. Du springst du tatsächlich in die Truhe? Ich will die Truhe springen, sie über mir einfach zu knallen. Okay. Dann will ich sie zu halten. In dem Moment hörst du neben dir: Ey! Das ist unser Truhe, du Arschloch! Und kriegst 4 Angriffe ab. Warum kann ich ihn nicht durchbringen? Das hast du ja getan! Ach so. Jesus Christ. Was ist los hier? Was wolltest du mir sagen? Zweiter trifft. Ja, ich würde sagen, während ich immer noch gerade geschändet werde. Ja, Pöppchen, du kannst alle die Silbertaler haben. Ich will nur was Gold. Ja, ja, ja. Du kriegst 2 Treffer ab. Ich muss kurz gucken. Ja, tu ich. Möchtest du einen anderen Würfel haben? Nein, ist okay. Der hier ist okay. Komm, meine Würfel sind alle scheiße. Du kommst einmal ohne Rüstung 8. Mit Rüstung dann dementsprechend weniger. Ist das der erste Angriff nur? Du hast jetzt zwei haben getroffen. Ja. Aber es wird ja von jedem mein Dings abgezogen. Also ist meine Frage, ist der erste Angriff 8 oder sind es beides 8? Weil dann bekomme ich ja gar keinen Schaden. Nicht beide zusammen sind 8. Okay. Du kannst auch noch... Nee, du kannst keinen parieren, weil du nicht damit gerechnet hast. Also einmal 8, das wären dann 4, ne, weil du einen Rüstungswert von 4 hast. Ja. Und einmal 6. Okay. Nee, Quatsch, Bullshit, 4. Sorry, also 0. Also hast du einmal 4 Treffer abbekommen. Raus aus unserer Truhe, du Arschloch! Ja, okay, meine Güte, das kann man auch freundlicher sagen. Dann geh ich aus der Truhe raus. Und zack, springen 5 Klabautermänner da raus. Wut entbrannt. Ich hab auch. Greifen Sie euch an. Komm mal an, wenn ich aus der Truhe rausgehe, hätte ich auch drin bleiben. Wer ist alles in diesem Raum? Wir beide, nur. Ihr beide? Huch. Hab ich mehr Mut? Momentan machen die Gang die up on you, sozusagen. On me? Aber ich bin doch bestimmt zwei nicht so überrascht. 2 auf dich, 3 auf dich. Okay. Ich bin aus der Truhe rausgegangen, was ist noch euer Problem? Der erste trifft nicht, der zweite trifft nicht, der dritte trifft. Ja, das tut er. Unter die 8 Würfel. 4. Alle völlig underpowered, die Jungs. Shit. Der erste trifft nicht, der zweite trifft auch nicht. Tja. Wie sehen die aus? Hässlich. Das sind so kleine, hutzelige Männer mit so Kinnbärten und hohen roten Hüten und Matrosenuniformen an. Spitze Hüte. Rote Kappen. Und alle wahnsinnig, auf einmal wahnsinnig aggressiv. Hier sind so ein paar verrückte Hutspackos drin. Nächste Runde. Ihr dürft euch nochmal wehren. Die sind schon, die sind gefährlich hier. Muss man mal eine Lektion erteilen. Boah, komm, ich rübel. Und ich lauf rüber. Ich hau doch nicht drauf. Achso, hätte ich eigentlich parieren können? Achso, nee, ich habe ja nicht. Die haben nicht getroffen. Ja. Und bei dir? Das war eine Natural 20. Gut, nochmal. 3 gegen den guten Sepp. Erster trifft, zweiter trifft. Ich will auch gerne zu Hilfe. Dritter trifft. Oha. Der erste trifft nicht. Okay. Erster macht 8, also 4. Mhm. Zweiter macht 8, also 4. Mhm. Ich komme zur Hilfe, ne? Das ist der. Erster trifft nicht, zweiter trifft nicht. Ihr könnt zurückschlagen. Mhm. Nein. Nein. Nein. Ja, hier wird's aber richtig hoch. Ne? Du kommst rüber zur Hilfe? Ja. Ich würde auch helfen kommen. Und du kommst auch rüber zur Hilfe. Alles klar. Dann, wem hilfst du? Sepp. Und du? Puppe. Gut, dann übernimmst du einen von Sepp. Dann bekommst du jetzt kommst du in Angriff. Ich nehme aber das Bastardschwert diesmal. Mhm. Bin eng da drin. Treffe. Wunderbar. Der versucht zu. Was hat er hier für einen Paradewert? Und er pariert! Verdammt! In seinem merkwürdig geformten, altertümlichen Dolch, Messer, Kurzschwert, du kannst es nicht so richtig beurteilen. Sieht so aus wie das, was ich habe? Es ist verwandt, aber das, was du hast, ist wesentlich einfacher gearbeitet. Und scheint, deins scheint, obwohl es alt ist, nicht so alt zu sein wie das, was er hat. Ach ja, und du darfst auch einmal vom Bupe. Trifft. Ja. Würfen wir mal deinen Schaden. Ja, das ist ein 7. Ja. Du schnallst einmal mit deiner Autoantenne quer übers Gesicht. Es scheint, also wenn du mit einer Waffe gut umgehen kannst, dann damit. Er sieht ganz schön, also der scheint nicht viel auszuhalten, der kleine Kerl. Lass du los, mein Freund, sonst gebe ich dir noch eine. Kannst mich mal am Arsch lecken? Was ist mit euch allen los? Habt ihr keine Manieren gelernt, oder was? In einer sehr unhöflichen Stadt! Das ist allgemein für eine komische jetzt, Idee. Du kriegst wieder zwei Angriffe ab. Du wartest immer noch hinter der Tür, kann das sein? Ich will, dass die aufgehen. Der Tür war hier angelabert, ey. Ich will die kaputt hauen. Ich möchte gleich was machen. Erster trifft. Zweiter trifft nicht. Ja, der erste, der trifft. Sechs. Also zwei. Ding, ding, ding. Jetzt. Hat er schon versucht, mich zurückzuschlagen? Er hat. Ich habe das zugelassen, dass du ihn überrascht hast. So. Ah, also, okay. Du darfst jetzt einen Angriff starten und er darf zurückschlagen. Treffe ich. Mit meinem Bastardschwert. Kann er parieren? No. Yeah. Das sind 8. Auch ähnlich wie bei dem guten Dasha. Smack, du haust ihm einfach in die Seite und er ist schon. Also die sind anscheinend ziemlich zerbrechlich, die kleinen Jungs. Ah! Dann sind wir bei dem Angriff auf Verona. Kannst du auch Vroni nennen? Vroni, der trifft nicht. So. Willst du zurückschauen? Ja, klar. Sagst du Bescheid, wenn wir inzwischen, also wenn die Kampfrunde vorbei ist? Die Kampfrunde wäre jetzt vorbei. Ich würde mich jetzt gerne mit Anlauf gegen diese Tür schmeißen. Gib mir eine Kraftprobe. Oh Gott, das ist eine 6. Das reicht nicht. Zieh dir mal einen Lebenstreffer ab. Mehr oder weniger, nimmst Anlauf. Bonk! Das Ding zittert nicht mal. Und die Tür nach außen auf. Hä? Weiß ich nicht, du bist nicht da. Achso. Ist ja ein schönes Kopfkino gewesen. Nächste Runde. Erstmal den Gangbang auf. Wie viele sind das? 5. Insgesamt? 5. Der erste trifft. Der zweite trifft nicht. Willst du den ersten parieren? Ja. Erfolgreich? Ja. Wundervoll. Willst du zurückschlagen? Ja. Und es trifft. Wundervoll. Er versucht zu parieren. Das, was er nicht schafft, würfelt einen Schaden. 10 Schadenpunkte. Au! Ah, ihr habt uns nur beim Schlafen gestört! Ah. Ja, ist mir doch scheißegal. Ich gehe an die Truhe, weißt du, ich will ein bisschen Gold. Du sagst, ich habe mich beim Schlafen gestört, dafür sticht man keine Leute ab. Bist du verrückt oder was? Seid ihr alle verrückt? Hat sich schon mal jemand bei dir ins Bett gelegt, ohne zu fragen? Ja. Oh, ich hab mir den gekostet, wenn er anstatt ihn zu stechen. Meinst du, wie das schon nicht mehr sehen kann? Sind wir in einer sehr unhöflichen Stadt? In einer sehr gefährlichen anscheinend auch. Du bekommst. Trifft nicht. Natural 20. Trifft nicht. Das ist noch was Komisches? Nö. Nicht so wie sonst bei mir. Ja. Dasha. Nee, erst Vroni. Erst kriegt Vroni einen ab. Nein. Yay. Möchtest du zurück? Ja. Yay! Getroffen! Jetzt fang ich auch schon an. Ja, fängt. Okay, schafft er nicht zu parieren? Geil. 6 Trefferpunkte. 6 Treffer. Du hast eine Zange, nee, was hast du nochmal? Also, ich habe eigentlich einen Dolch, aber ich würde auch gerne die Wasserklemmwerkzeugzange nehmen und ihn dann. Die macht genauso viel Schaden wie ein Dolch, ja, und ist genauso zu bedienen. Cool, dann nehme ich lieber die aus der Runde. Du ziehst ihm einmal quer übers Gesicht mit der Wasserklemme deines Vaters. Und auch, deiner Mutter. Da steht das auch eingraviert, dein Vater. Dein Vater, für Vroni, von Fati. So, jetzt bekommt Dasha. Wer trifft? Willst du parieren? Ich pariere. Muss ich machen? Untere habe ich nicht geschafft. Hast du nicht geschafft. Bekommst du einen Treffer. Was hat eigentlich gegeben? 5. Minus dein Rüstungswert. Auf gar keinen Fall. 1. Habe ich dann noch. Ja, du hast ein Kettenhemd, also bekommst du einen Treffer ab. Das ist richtig. Wundervoll. Herrlich. Kann ich noch auch zurückschlagen oder was ist doch, das? Doch, klar. Ja, natürlich, dann gebe ich dir. Dann mach das mal. Das ist ein Treffer. Ja. Wollen wir mal gucken? Ja, tatsächlich. Dann würfeln wir mal deinen Schaden 1W6 plus irgendwas, ne? Ah, das ist 5 Punkte. Oh. Ich gebe ihm so mit Fuchsschwanz an den Schaft. Mache ich so erst kurz durchs Gesicht. Dass er und dann. Er bekommt eine ordentliche Ladung auf den Hinterkopf und steht, du merkst, er steht gerade noch. Er hält sich noch mit seinem. Stech dich ab, du blöder Zwerg! Hey! Hör mal auf, wir will diesen rassenfeindlichen ausdrücken. Das höre ich aber gar nicht gerne. Ja? Und in dem Sinne bekommst du auch, versuchen die dir auch eine zu verpassen. Der erste trifft. Der zweite trifft auch. Wer? Ja. Der Rasse. Die, also, ja. Ist die neue Runde. Der erste trifft nicht. Wunderbar. Der zweite macht 7 Schaden, minus 4 sind 3. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer ich bin. Ich treffe ihn. Das ist wirklich keine gute Idee. Ja, triffst, du triffst. 10! 10! Damit zermalmst du unter deinem Hammer. Wieso spreche ich jetzt wie du? Damit zermalmst du den ersten Klappautermann unter deinem Hammer, knirschend mit Knochen. Ja, ich hoffe, das war's wert. Du Penner. Du bekommst. Sehr gut. Du darfst zuerst. Sehr. Dankeschön. Die Komplimente sind, was mich am Laufen hält. Lass uns geheim. Justus, hast mich aber erneut. Auch dieser Klappautermann wird mehr oder weniger in der Mitte durchgeteilt. Du lässt dein Schwert eigentlich nur noch fallen. So. Also. Für immer. Oh, ich liebe One-Liner. Sehr gut, der ist auch down. Sehr schön. Kann man auch kaputt machen? Was für einen Mutwert hast du? 11. Ich hab 12. Ja, okay, jetzt seid ihr auf jeden Fall höher. Eigentlich duftet, das war. Tut mir leid, ich mache sehr viele Fehler, weil dieses System für, so einfach es ist, ist es für mich neu. Ihr seid eigentlich zuerst dran, also erstmal. Machen wir erstmal Dasha. Ist das eine neue Runde? Nee, du hast 12. Ich hab 12. Ne? Nee, also, das sind aber jetzt 12. Ich aber nicht. Nee, ist gut, weil ich würde mich langsam dann vor der Tür wegbringen wollen. Mhm. Ihr hört wahrscheinlich gerade so ein Bong, aua! Treffe ich auch nicht. Triffst du auch nicht, dann schlagen die mal zurück. Der erste trifft, also der auf Dasha trifft. Nee, Entschuldigung, der auf Vroni, der trifft, meine ich. Mal gucken. Und der auf Dasha trifft auch. Trifft tatsächlich. Trifft nicht. Okay, cool. Pariert. Ja. Du hast 3 Schaden, das wird wahrscheinlich von deiner Lederrüstung abgehalten. Ja, genau. Ne? Auch der Dolch kommt nicht rein. Gut, du hast ja noch mit einem zu tun, der versucht ja eine zu haben. Nee, du bist jetzt erst dran, weil du einen höheren Mutwert hast. Sehr gut, nicht wahr? So 2. Mhm, der versucht ja zu parieren. Der, was er nicht schafft. Ich weiß nicht mehr, wie man hier den Assi halt. Nein, Treffer. Such dir einen aus. Du hast meinen Bruder! Ah! Ja, ist ja nicht so, dass ich euch nicht die Chance gegeben hätte zu gehen. Ich bin sogar aus der Truhe raus. Ich bin euch sehr entgegengekommen. Ihr seid rausgesprungen, habt versucht, mich abzustechen. Das ist alles eure Schuld. Wir beschützen nur, was uns gehört. Ja, ist mir auch scheiße. Das gehört gleich mir. Und wenn ich Gold rieche, dann werde ich Gold bekommen. Ja. Ach nee, der ist tot. Genau, der ist tot. Was machst du? Ich helfe sehr. Ja, gut, er kann mich noch angreifen. Ne? Das ist tot. Aber erstmal kriegt er, kriegt er von Sepp einen. Okay. Weil ich vorher wissen wollte, klar, ich vorher Fummel, Grummel. Ich bin der Fummelgrummel, ja. Mit dem Entermesser. Fummel die Sau zu Tode. Wechselst du jetzt das Entermesser? Ich wechsle zwischendurch immer Waffen. Ja, da würde ich aber sagen, dass dadurch, dass die Kampfrunde so kurz ist, okay, muss ich tatsächlich sagen. Dann schmeiß ich das Entermesser in die Ecke, dann will ich das nicht. Okay. Das trifft. Wundervoll, wollen wir mal sehen. Ja, das trifft tatsächlich. Dann würfeln wir deinen Schaden. 7. Okay. Du Arschloch! Sehr profan. Euch hatte ich noch nicht. Zuerst Vroni. Ja, ich treffe! Ja, tatsächlich. Yippie! Eine 3! Auch diesem Klabautermann verpasst du einen mit deinem Dolch? Nein, mit meiner Wasserzange. Ach ja, mit deiner, Entschuldigung, mit deiner wie ein Dolch funktionierenden Wasserzange. Noch einmal, andere Richtung. Sie hält den Dolch mit der Zange. Beide. Oh ja, großartig. Ja, großartig. Das bessere Distanz. Das ist gut. Und jetzt wärst du dran. Trefft. Ja. Ja, das ist 5. Das Kombiwaffe. Reicht. Du tötest den Klabautermann mit deiner Autoantenne. Rät sich ihm ein D in die Brust. Ein D für das. Genau. Oh Gott, das ist so Klischee. Naja, ist ja gut gewesen, da schon. Hat mir gefallen. Danke, danke. So, zwei Klabautermänner stehen noch. Zwei Klabauter. Man muss ja eigentlich sagen, Klabauter Leute. Der eine versucht, dich anzugreifen. Darf ich ihn zuerst angreifen? Nein, du hast ihn gerade angegriffen. Okay. Das trifft? Ja. Yep. Wieso würfel ich eigentlich hier, wenn es dabei verbessert? Minus 3 sind 2. Mhm. Der hat schon, damit wären wir wieder bei dir. Es trifft. Tatsächlich. Das sind 6. Okay. Ich habe überhaupt keine Lust mit dir zu diskutieren, weil. Boah! Ja, ich habe das was mehr. Du versenkst deinen Hammer mehr oder weniger so da, wo der Hals ansetzt, auf den Schultern. Und er sinkt, und du lässt deinen Hammer einfach. Lässt das Gewicht die restliche Arbeit machen, während er unter dem. Naja, so, na, hätte ich einfach. Ich bin aus der Kiste gestiegen, hätte ja viel einfacher sein können. Nimmst du Gold, ich mache Tür auf. Ja, klar. Ich würde sagen, wir legen hier eine ganz kurze Pause ein. Nach diesem unfassbar schimmernden Kampf. Und dann streiten wir. Und wir sehen uns in einer Viertelstunde wieder. Damit wir hier mal einmal kurz auf die Toilette gehen können, inklusive mir. Und uns erfrischen können. Yay. Immer schön geschmeidig. Nimmst du einen Schluck Blut? Ja, hallo und willkommen zurück in den 80er Jahren, wo sich unsere tapferen Helden gerade mit einer Meute Klabautermänner angelegt haben. Bevor wir weitermachen, muss ich tatsächlich gerade noch kurz etwas sagen. Alles, was wir hier machen, ist in gutem Geist und mit viel Spaß und Liebe zu dem ganzen Spiel und auch Liebe zu allen Menschen, die das machen und Liebe zu Menschen überhaupt. Falls euch ein Akzent, der hier mal auftaucht oder eine lustige Äußerung irgendwie krumm kommt, dann bitten wir das zu entschuldigen. Wir können mit unserem Humor auch nicht immer irgendwie den Geschmack von allen treffen. Auf jeden Fall ist das, was wir hier machen, weil ich tatsächlich gerade mich mit ein paar Kommentaren dazu rumschlagen musste, weder auf irgendeine Art abwertend noch rassistisch gemeint. Also ganz im Gegenteil, ich würde uns sogar als ziemliche Aktivisten gegen Rassismus verstehen. dass wir heute irgendwie einen Zwerg haben mit einem russischen Akzent, der so ein bisschen lustiger drauf ist, ist so und ist auch nur witzig gemeint. Also wenn dem so wäre, dann auch meine Bitte an den Chat, sagt uns das. Ich habe kein Problem dafür, irgendwie, dass wir irgendwie einen Fehler gemacht haben, aber wir machen es jetzt erstmal so weiter, weil wir das als sehr witzig und auch gut empfunden haben. Und ich hatte wahnsinnigen Spaß. Auf jeden Fall. Und falls, also sorry, aber not sorry irgendwie auch. Okay. Naja, scheiß mal auf das ganze Gerät. Ich werde jetzt das Gold aus dieser Kiste. Ich werde hier aufhören und ich will das ganze Gold krallen. Das ist jetzt alles meins. Und die Hälfte davon gebe ich hier Dasche. Was? Du kannst das ganze Silber haben, habe ich doch schon gesagt. Ich will auch das Gold. Ich habe das Gold schon gerochen, dann wusstest du noch gar nicht, dass Gold in diesem Haus gibt, okay? 100 Silbertaler, 15 Dukaten, 2. Eine Dukate möchte ich auch haben. Goldfiguren, fingerlange Dolchfiguren, die 15 Dukaten wert sind. Charisma-Check gegen sind jeweils ein Krieger ist dargestellt. Wir haben eine 2 gewürfelt. Wir kriegen eine Dukate, kannst du haben. Rest von dem ganzen Gold will ich haben. Was die andere Hälfte gebe ich Tasche. Ich habe gegen ihn einen Charisma-Wurf. Eine Goldfigur? Jeder? Ja. Und das sind 15 Goldstücke. Machen wir hier Stein, das klassische Zwergenspiel, um zu sehen, wer 8 und wer 7 bekommt. Stein! Er hatte Stein und er hatte Stein. Also. Weißt du was? Geben wir der hier. Er hat schon eine Lokale gekriegt. Ja, einer von euch. Noch einer von euch eine Goldmünze. Dann haben wir nur noch 14. Ist 7 und 7. Ja, gut, ich kann nicht rechnen, ich kann auch riechen. Sehr gut. Sieben Lokalen und eine Figur. So gefällt mir das doch. Eine Actionfigur. Das ist 4 Gold, können wir uns jetzt auch eigentlich zur Ruhe setzen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Also guck mal, das ist in dieser Kiste zufällig noch eine Karte. Die von einem schwarzen Auge spricht. Kannst du nicht GP schreiben? Nein. Du kannst. Warte doch. Ist in diesem Raum eine Heimtür? Nein. Na gut. Ich würde gerne nochmal zurückgehen, wo ich gegen die Ratten gekämpft habe. Mhm. In dem Loch, wo die Ratten rausgekommen sind. Ist da noch irgendwas drin? Außer wahrscheinlich Rattenkot? Das muss ich ganz kurz nachschauen. Kot. Kot und da hier auf dem Budget. Ach, Kot. Zwei Hand Schwert oder eine Plattenrüstung oder sowas. Zwei Hand Schwert, natürlich. Das ist eine coole 20 cm oder so. Das ist nicht, dass ich ja schon aus Harry Da waren Potter, 6 Riesenratten drin, hallo? Ja, die kuscheln dann gerne in. Was heißt hier Riesenratten? Ich glaube, die waren riesig. Ich würde sagen, die waren eine ziemlich normale Größe. In meiner Vorstellung waren sie gigantisch. Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, in deiner Vorstellung ist einiges gigantisch. Also, haben wir jetzt eigentlich einen Potion dabei oder so? Nein. Kann ich durch Gold geheilt werden? Ja, das reicht. Nein, Fantasie nein. Weiß nicht, was du sagen willst, so, aber. Ah, ein Augenblick. Ja. Oh, nicht so. Ist okay, ne? Hau rein. Ich mach ein Problem, Puppe. Ich hab's sogar gehört. Ich hab's sogar gehört. Das Puppe? Nein! Ist tatsächlich, das ist irgendwie eine Rüstöffnung in eine Zwischendecke gewesen. Okay. Wo einfach nur Karten drin aussahen. Okay, also nur Kot. Ja. Ist in der Kiste noch was anderes drin, außer Gold und Silber? Nein, und drei so Kot, zwei Figuren? Betten drin oder so? Was haben diese Typen eigentlich drin gemacht? Nein, das scheint eine magische Kiste gewesen zu sein, wo die Klabautermänner. Die Klabautermänner werden öfter erschaffen oder angeheuert, je nachdem, um solche Schätze zu bewachen. Gut, ich würde sagen, der gute Dasha geht wieder zurück zur Tür, ne? Man sagt auch Klabauter Leute manchmal. Aber er geht wieder zurück zur Tür und sagt jetzt: ABGT. Du, bist du noch da drin? Kannst mich mal am Arsch lecken? Gut, ich komme jetzt rein. Hast du noch eine Chance, die Tür aufzumachen? Niemals! Gut, ich klopf mit Körper an. Und dann würde ich sagen, klopft der gute Mann mit dem Körper an. Kann ich hineingehen und ihm den super Zwergen Turbo Doppel geben? Und wir laufen beide an und dann schubse ich ihn noch ein bisschen rein, damit er extra Kraft hat. Das nennen wir die Dasha-Kanonenkugel. Die Dasha-Kanonenkugel. Von mir aus. Gut. Auf was würfeln wir? Das ist für den doppelten Zwerg geschoben. Gib mir beide eine Kraftprobe. Oh, die passt. Ja, die hier passt nicht, leider. Du schubst ihn an der Tür. Kannst du auch alleine machen, ne? Ja. Ich muss ganz kurz was nachschauen. Du greifst einfach ins Leere. Oh, geschafft. Alle Anschwung. Schubst dich einfach mit voller Wucht gegen die Wand. Die Tür im Westen war das, ja. Im Osten? Ja. Im Osten. Die Osttür, Osttür war das. Ja, richtig. Abschnitt 51. Sekunde. Das sind diese Blätter am Feuer hier. Ich glaube, die gehen nicht auf. Ja, doch. Warum? Das ist einfach, weil sie beim ersten Mal nicht aufgingen. Und beim zweiten Mal schon. Ja, Classic. Ja, ihr betretet das Arbeitszimmer des Kapitäns. Ich möchte dem Kapitän direkt eine runterhauen. Kleiner Mann, wo bist du? Er ist nicht da. Er betritt das Arbeitszimmer des Kapitäns. Der Raum ist mit wertvollen und kuriosen Dingen vollgestopft, die Graubart von seinen Reisen mitgebracht hat. An der Wand hängt ein schwarzer Schild, der mit einem roten Totenkopf auf goldenem Grund bemalt ist. Dicht daneben lehnt ein mannshoher Spiegel mit prächtig verziertem Holzrahmen. Außerdem fällt euch ein goldenes Fläschchen auf, das auf einer Kommode steht. Als sie in der Zimmermitte steht, hört ihr plötzlich viele Stimmen durcheinander reden. Es dauert einen Moment, bis ihr begreift, dass es die Gegenstände in Graubarts Zimmer sind, die zu euch sprechen. Der Spiegel ruft: Putz mich, putz mich! Der Schild: Leg mich an, leg mich an! Das Fläschchen sagt: Trink mich, trink mich! Und da ertönt ein durchgängiges Krächzen: Haltet das Maul und zwar! Ja, ist bestimmt. Ihr fahrt herum und merkt, dass ein ausgestopfter Papagei mit euch spricht. Der bringt euch alle durcheinander. Die sind sowieso schon total bescheuert, die Typen. Also, ihr müsst zuerst aus dem Fläschchen trinken, dann den Spiegel putzen und dann den Schild anlegen. Merkt euch die Reihenfolge, ja? Okay, okay. Ihr habt nicht viel Zeit, also los! Gute Frage, warum soll ich dir glauben? Ich trinke das Fläschchen. Du trinkst das Fläschchen. Aus dem Fläschchen, nicht das Fläschchen selbst. Du trinkst aus dem Fläschchen. Ja, ich putze den Spiegel schon, okay. Okay, jetzt. Warte, jetzt. Also du. Du trinkst aus dem Fläschchen. Hab ich wieder volle Leben? Ja, tatsächlich. Wirklich? Ja. Wirklich? Ja, wirklich. Das ist ja großartig. Ist er nochmal drin? Ja. Jetzt kriege ich auch so Fläschchen. Sie putzt den Spiegel. Ich putze den Spiegel. Dann mache ich langsam in meinen Bauchschuss schwinden, weil es aus Gold ist. Okay. Werde ich hübscher? Nein. Also. Der Spiegel wird. Du fängst an, den Spiegel zu putzen. Oh. Gründlich. Als du ihn kaum berührt hast, da zerspringt das Glas und ein Dämon erscheint. Nein, fünf Dämonen erscheinen. Hab ich vorher getrunken? Sie hat gesagt, ich putz. Das ist die Reihenfolge gewesen, die ich das abarbeiten muss. Okay. Huscht an euch vorbei, nimmt das Schild von der Wand. Also einer von denen rennt an euch vorbei, nimmt den Schild an der Wand. Die anderen fangen an, sich mit euch anzulegen. Die sind eure Ebenbilder. Verwandeln sich in eure Ebenbilder und jeder legt sich jetzt mit dem anderen an. Uiuiui. Ja? Aber er hat den Schild angelegt. Hat die Aufgabe damit jetzt erfüllt? Nein. Ich muss kurz 1, 2, 3, 4, 5. Ich dachte, das wäre eine Geheimtür in den Regeln. Der mit dir sich anlegt, trägt einen Schild. Also er ist wie ich, nur hat er noch ein Schild dazu. Das ist fair. Wollte. Das ist ja nicht fair play. Everything you ever wanted. Haha. er hat auch den gleichen Mut wie ich wahrscheinlich, ne? Ja. Wer fängt an? For the sake of gravity sagen wir, die Helden fangen jeweils an. Ja. Ich brauch mal kurz eure Trefferpunkte. Ah. 23. Acht. Die aktuellen oder die vollen? Die vollen. Die vollen, 30. 30. 24. Voll? 30, alle haben 30. Maximum halt. Achso, 30. Ich war gerade im Gedenken. Das heißt, die haben volle Trefferpunkte, wir müssen die runterkloppen und die können uns runterkloppen. Unfair. Keine Sorge, die machen wir blau. Okay. Treffen mich eh nicht. Halte ich einfach am Money. Hat die auch mal eine Wasserklemmzange und vorher Werkzeugzange? Ja. Mit dem Dolch vorn. Das ist ja dreist. Ich dachte, das wäre patentiert. Ich würde gerne versuchen, meinem Ebenbild den Schild wegzunehmen. Gut, okay. Dann würde ich sagen, Kraftprobe gegen Kraftprobe. Okay. Was hast du für eine Kraft? 12 und ich habe eine 7 gewürfelt. Ich habe eine 1 gewürfelt. Oh! Das war ja wahrscheinlich quasi meine Action. Ja. Okay, hau mich. Aber du darfst noch parieren. Schafft er nicht? Ja. Muss auch 8 und drunter würfeln gegen das Bastardschwanz. Bo. Ich gehe zu meinem Übel und sage, der Knüppel ist eh scheiße, du kannst gern meinen haben. Und dann im Moment der Überraschung schlage ich einfach zu. Er trifft aber. Nein, er trifft nicht. Doch, er trifft. Hast du nicht gerade 6? Ja, aber dieser Knüppel ist halt ein Bastard. Ein W6 macht der Knüppel, ne? Jetzt in den Knüppel einfach nicht. Plus 2. Plus 2. 7. Trifft? Ne, du bist dran. Du bist zuerst. Trink aus der Flasche. Okay. Du bist voll. Er trifft nicht. Genau diese Geräusche mache ich genau in der Reihenfolge. Trifft. Bist du? Ich pariere. Und gib ihn zurück. Trifft. Gut gemacht, der Schöner. So will ich das sehen. Ja, trifft. Mit einer 5. Okay. Ich zuerst oder er zuerst? Du zuerst. Bestrafung. Deine 6. Ja. Yippie. Und 2 Trefferpunkte. Schlägt zurück. Nein. Yippie. Sieht gut. Ich würde gerne versuchen, ihm den Schild wegzunehmen. Kraftprobe gegen Kraftprobe. 18. Ja. Er hat es aber auch nicht geschafft. Wie hoch hat er es nicht geschafft? Weniger hoch als du. Ah, ja, okay, hau mich. Komm, hau mich. Versuch's zumindest. Nein, ich will eine National 20 nach der anderen. Wo ist der? Na dann, wenn man sie nicht braucht. Boah, dein Knüppel ist viel besser als meiner. Aber okay, ich. Ja, auf geht's. Ich knüppel ihn weg. Diesmal treffe ich ihn. Ich treffe ihn tatsächlich. Nope. Aber er trifft mich auch nicht. So. 6. Nein, treffe ich nicht. Ehrlich, aber. Ja, vielleicht tut er was. Das ist mir doch egal. Ein plus 3 war das bei dir? Ich wollte sowieso gar nicht treffen. Und plus 4. 10. Minus, ich habe die Rüstung bis jetzt noch nicht abgezogen, ne? Also in den Treffern, die ich euch genannt habe. Mhm. Gut. Ja. Ihr habt dann auch, du hast minus 3. Hat er gemacht, jedes Mal. Gut. Hat drauf geachtet. Ich bin sehr klug. Und du bist dran, das. Trifft nicht. Du triffst nicht? Okay. Er aber. Nicht. Pariert. Gut. Dieser Auto. Ich treffe! Er hat ja auch eine Autoantenne. Ja. Mit 2! Ich möchte versuchen, mit der Wasserklemmen-Werkzeugzange ihr das Wasser abzuklemmen. So groß ist sie leider nicht. Mit dem Dolch! Schon. Also die beiden, die Wasserklemmer sind eigentlich Auftragskiller. Das ist ein Euphemismus. Ich möchte eh das Wasser abklemmen. Die Stange ist ungefähr so halsgroß, hat so einen Dorn nach innen. Ich brauche eigentlich so eine Schere. Bringt uns wieder hier hin, du willst immer noch den Schild. Ja, will ich echt gerne haben eigentlich. Das ist eine 10, aber ich habe es geschafft. Ja, eine 3. Machst du jetzt Achselhaare? Nein. Okay, gut. Jetzt sind Armhaare. Okay. Okay, ich will diese Keule nicht mehr sehen. Ich schmeiß ihm einfach diese Keule entgegen. Verstehe. Die Keule entgegen? Ich schmeiß ihm die einfach entgegen. Ja, wie viel? Gib mir einen Angriffswurf. Wie viel Minus? Komm. Nee, mach Würfel auf deinen Würfel plus 2. Mit der Flohhacke. Das ist eine 8. Also eine 10? Ja, und mit einer 10... Hast du es geschafft? Hab ich's, nee, weil ich habe ja die Keule, da, aber ich werf sie ja. Ja, deswegen ist das jetzt anders. Also ja. Also mit einer 10 hätte ich es geschafft. Ist egal, mach mal so. Ja, er schafft es auch nicht zu parieren. Da gibt es bestimmt irgendeinen Hinterfühl. Das sind 4. Garantiert. So, jetzt habe ich keine Keule mehr. Das kannst du besser kämpfen. Das räudige Stück Holz, ey. Was denn? Hast du getroffen? Hat er getroffen? Achso, ja, noch nicht. Nö. Guck, direkt besser ohne Keule. Das ist eine Natural One. Das ist ein meisterlicher Schlag. Würfel deinen Schaden. 9! Respekt. 30 war der Ausgangswert, ne? Okay. Trifft nicht. Ja, aber. Trifft er nicht. Spannung steigt. Trifft nicht. Ja, ich stehe mal vor, wie alle voneinander stehen. Jo. Siehst du, wie sie geschlagen, außer die beiden. Ein W6 plus. Nee, ein W6 mit dem Fuchsschwanz auch. Minus 3. Also 20, wunderbar. Nochmal? Ja, ich werde damit, okay. Ich werde damit nicht aufhören. Natural 1. Wehe. Ja, er hat eine 20. Also. Das ist mein Schild. Kann ich ihn direkt anlegen? Ja, aber dann kannst du nicht mehr angreifen. Das ist okay. Aber jetzt, du hast jetzt einen Schild, der kann. Folgendes, er zieht nochmal zusätzlich 4 Treffer ab. Ui. Ich glaube, das war's. Ah ja, nein. Ich sag's dir jetzt mal jeder deiner Gegner muss einmal die Runde einen W6 würfeln. Mhm. Warte mal, wo habe ich denn den Schild? Kommt in sein Gesicht. Das ist der Shield of Premature Ejaculation. Drei oder vier. Pre-Ejaculation. Er ist gestunt für die Runde. Er sieht Bilder von 80er Sponsors vor sich. Der sieht gut. Sein Vintage. Wann steht ihm abgebildet? Shit, da. Ja, nee. Dir wird sofort klar, der rote Kottenkopf auf dem Schild ist ein machtvolles Voodoo-Zeichen. Ein Gegner, der das Zeichen so zu lange ansieht, ist des Todes. Wenn du in einem Kampf den Schild trägst, muss dein Gegner vor der Kampfrunde einmal den sechsseitigen Würfel rollen. Würfelt er eine 6, sinkt er sofort tot zu Boden. Außerdem schützt der Zauberschild vor den Schlägen des Gegners. Den Schild mag ich. Also bei dir bleiben 4 Trefferpunkte im Schild hängen. Das hängen links. Okay. Ja, gut. Kriegst du schon. Aber da jetzt kriegst du trotzdem ein bisschen was auf die Klappe. Darf er versuchen? Wahrscheinlich nicht. Trifft. Dann versuche ich nochmal zu parieren. Hat er einen sechsseitigen Schuss? Habe ich nicht. Zu sehen, ob er spielt. Einen D6 plus. Beginn der Kampfrunde. Also würde er dir gar keinen Schaden machen, oder? Wenn er. Doch, klar. Wenn er 5 oder höher würfelt. Ja, er hat eine 6. Damit kriege ich 2 Schaden. Ja. Und bin auf 28. Das kann lange dauern. Shit. Kriegst. Okay. Hey, du hast ja noch gerade 4 wegen dem Schild verloren, oder nicht? Ja, du bist jetzt bei 9. Wenn jemand was unter einer 9 würfelt, dann kriegst du keinen Schaden. Richtig. Aber er hat eine 11. Aha. Also 6 plus 5. Helle dachte, er hätte mir Schaden gemacht. Nee, ja, dachte ich, das klang eben so. Weil er das dachte. Ja, Klassiker mit der Faust, ne? Ach ja. Ja, passt. Was hast du gewürfelt? Eine 8. Du kannst mit der Faust nicht mehr parieren, ne? Hast schon mal versucht, eine Klingenwaffe zu parieren? Also, naja, du hast den. Nee. Knüppel. Ja, trotzdem. Er hat sie nicht zu. Okay, mit der Faust hast du getroffen? Ja. Ja, hast du. Würfel mal 1, 6 und 2 ab. 0, okay. Wieso ist mit der Faust minus 2? Ist das gewollt? Er schlägt zurück. Mit einem Knüppel. Er könnte mit 2 Knüppeln zurückschlagen. Nee, ich hatte ihn ja nicht gefangen. Stimmt, er trifft aber. Ich weich aus. 1W6 plus 2, ne? 4. Du weichst aus. Das geht in diesem System leider nicht. Ja, parieren heißt ja ausweichen. Auch. Nope. Nicht wirklich, ne? Triffst du erstmal? Nein. Ja, auch nicht. Ich finde DSA doof. Ich möchte kurz, just for the record, ich hätte pariert, ja. Hätte er getroffen. Ich gebe ihm mit der Antenne. Antenne? Es reicht mir. Ja, tatsächlich. Ist 8. 8 Treffer, ja. Ich habe die Schnauze voll hier. Komm hier rein, will nur helfen. Ich weiß aber nicht, ob Dasha Russisch spricht oder Holländisch. Oder Polnisch. Beides. mein Papa war Holländer. Russisch. Mein Papa. Doof. Wie, also der Zwerg spricht Holländisch und Russisch. Holland-Zwerg und Russland-Zwerg. Holland-Russe. Ich bin dran. Oh, ich fange auch schon an. Ey. Das hier war ist in unserer Stampe die eine Sprache oben gesprochen. Jo, ich treffe. Versuche mal wieder das Wasser. Das war immer so ein bisschen... Das Fisch im Meer, verstehst du, was ich meine? Ja, 3. Jetzt habe ich keine Plus auf meine Wüste. Langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja. Ah ja, warte. Würfel bitte einen sechsseitigen Würfel. Eine 1. Ich hab mich gar nicht angeguckt. Schokolade. Voll die Dumme. Ich treffe nicht. Hat's vergessen. Hat's ja, vergessen, aber mich anzugreifen. Alles klar, also versuchen wir mal zu parieren. Das wird aber nichts. 1W6 plus 4? Das sind ja. Plus 5. 7? Das geht nicht. Ja, okay. Richtig? Okay. Deine Keule, die ist so gut. Ich nehme den jetzt. Ich glaube jetzt seine Keule. Würde scheinen krasser zu sein als meine. Ich glaube ihm seine Keule. Also die ist nicht krasser, aber die trifft mich immer ganz schön doll. Deswegen will ich die haben. Du willst sozusagen. Okay, dann gib mir eine Kraftprobe. Nee. Er schon. Ich habe 4 Würfel. Das ist schlecht für mich. Dann versuchst du, die Keule zu greifen und wirfst ihn wieder zu Boden. Er nimmt dir stattdessen seine Hand weg. Noch ein 4. Das ist jetzt meine. Und verpasst hier eine. Das trifft aber leider nicht. Okay, nächsten Zug gehört zu mir. Passt. Brian? Passt nicht. Mann? Geh weg. Triff nicht. Ja, aber. Trifft dich. Er trifft, ja. Trifft ziemlich doll. Haben wir 6 plus 4, war das? Plus 4. 6 minus 4. 2. 6 minus 4? Ich will erstmal meine Gardine richten. Ich treffe. Das ist meine Antwort. Oh, sorry, ich mach nochmal. So, ja, triffst. 3! Ich bin doch nicht so hoch. Was ist mit dir? Damit. Sie versucht's. Ja, trifft. Alter, versucht's zu parieren. Du willst in die Diebe. Trifft nicht! Okay. Würfel bitte den 6-seitigen Würfel des Todes. Hast du den 6 gewürfelt? Ich kann Würfel wählen. Ich hab plus 8 auf jeden Fall gelangt. Okay. Ekelhaft. Dann gehe ich jetzt zu Bo. Stell mich auch mit dem Schild an. Okay, du könntest in der nächsten Runde eingreifen. Alles klar. Ist mein Comment hier gerade abgeschlossen. Ich habe ihn nicht einmal getroffen, aber das ist in Ordnung. Schade. Gib mir diese Keule! Das 10. Ist eine 10. Was hast du für eine Kraft? 10. 10. Er hat eine 9. Oh. Nein! Komm ich da an? Nee, ich glaube nicht. Ja, ich will den gleich. Nee, und er versucht hier eine zu hauen, geht aber auch nicht. Geht daneben. Ja, warte, ich hab lange Füße. Wo ist der jetzt? Achso, bei dir. Wow. Oh, er ist wieder hier. Ich fang ihn, hab ich doch gesagt. Ich wollte den Handy auch gefangen. Okay. Es ist nur ein höflicher Tanz vor euch gerade. Das trifft. Ja. 6. Brian, da. Dasha. Blöd. Muss da nicht noch angegriffen werden? Ja. Aber sinnlos. Ja. Ich treffe mich. Sie aber. Jo. Nächste Runde versuche ich was anderes. Mhm. Das sind 2. Da käme schon minus 0. Ich bleibe einfach auf 20. Super. Der muss. Ja. Einen magischen 6-seitigen Würfel. Ich hole seine Keule! Oder verschwindet die auch? Dann hole ich mir meine Keule wieder. Okay. Komm mit, weiter zu Sepp. Und dann gehe ich mit ihm zu Sepp. Ich raste aus, ey. Okay, Aha, der trifft. Oh. Nein. Ja, doch, ja. Hey. Hallo Jungs, ein Suchtyp bei euch oder was? Ich sehe, ihr seid schon fertig, da wäre ich jetzt auch mit einer 5. Ja, hau ich mir jetzt noch ordentlich einen runter hier, ne? Ja. Mit 5 Treffern hast du ihm mit dem Hammer ordentlich einen in die Rippen verplättet. Ja. Ja, hab ich gemacht, du. Ja. Ja, will er nicht angreifen. Achso, ja doch, er will dich auch angreifen, aber er schafft es nicht. Ja, du triffst auch nicht. Nee, er will dir aber er verpasst dir mit der Antenne eine. Oh. Die hinterlässt böse. Tut er nicht! Antenne an Antenne verliert! Tut er nämlich gar nicht, ne? Und dann kitzel so, ich mit will, dem Fuchsschwanz noch ein bisschen. Ich möchte ihn mit einem Pfeil beschießen, oder geht das nicht? Ist das zu. wen ihn. Achso, dein Doppeldecker-Ding. Den Doppeldecker. Ich muss tatsächlich dann. Mach mal einen Klugheitswurf, ob du erkennst, wer der Doppeldecker ist, weil du ihn nicht so im richtigen Auge hattest. Nö, ich hab keine Ahnung. Ja, dann schmeckt es jetzt wohl. Du kannst nicht so richtig erkennen, wer ist. Und daran entscheiden, wen ich treffe. Also du willst tatsächlich, okay. Ich würde schon gerne. Eine Action, um die Waffe zu fixen? Ja, tatsächlich braucht sie das ja auch. Ja, okay, nee, dann hau ich der ollen Tuse ein. Also, okay. Glaube ich, ja, oder auch nicht. Verdammt. Und sie? Sie dir aber auch nicht. Das heißt, ihr macht gerade, ihr gankt. Ja, und ich okay, vorne mit meinem Schild und dem. Also erstmal muss er eine 6 würfeln oder. Puh. Puh. Also 3? Also nein. Das heißt, du verpasst ihm erstmal eine. Das trifft nicht. Okay. Ach, jetzt kannst du plötzlich, ja? Mal gucken. Das musste er nee. Weggeworfen werden. Ja, pariert er? Ja, dann mach jetzt du ihn kaputt. Nee, Entschuldigung, kannst du nicht mal. Ich vergleiche dich mal nicht im Turm, mein Freund. Na, sonst was? Ja, das trifft. Eine 4. Eine 4. Ja, trifft tatsächlich. Er hätte doch eh nicht parieren können. Das sind 10. Stimmt. 10. Genau. Ja, okay. Dein Doppelgänger sieht langsam sicher so ein bisschen angeschlagen aus. Ja. Nee, Jungs, ich hab das ja eigentlich ganz gut unter Kontrolle. Er schlägt zurück. Oh. Und er trifft. Nee, tut er nicht. Das ist ich versuche ihm die Antenne wegzunehmen. Dann Doppel Antennenkämpfer. Gib mir eine Kraftprobe. Ich mach einen Bogen rein. In ihre, in seine. Kraft? Schafft nicht. Gut. Er verpasst dir trotzdem eine. Und trifft mich. Aber versucht erst nicht bei ihm, das wäre viel witziger. Was tust du da? Bang. Ich hab genau eine 10. Ja, das funktioniert. Cool. Sie schafft es nicht zu probieren. Kriegt genau einen Schaden. Yay, ich liebe meine Würfel. Du hast eine 4 gewürfelt, ne? Ich habe eine 1 gewürfelt. Du hast eine 1 gewürfelt. Ich habe jetzt danach nochmal eine 4 gewürfelt. Und eine 2 und eine 6. Der magische 6-seitige Würfel. Boom. Ja, wahrscheinlich. Voll meine. Alles klar. Trifft. Das pariert er, weil es bestimmt wehtut, wenn du ihn triffst. Erfolgreich! Ha, gute danke. Frage. Ich habe gerade auch schon gewürfelt, um zu treffen. Ich hätte es vielleicht ansagen sollen. Kann ich das behalten oder soll ich nochmal würfeln? Mach noch, bitte nochmal. Aber dann kann er mich nicht mehr parieren. Was er auch nicht muss. das tut auch. Ja, wunderbar. Dann, was machst du? Ich du triffst ihn. Er hat schon pariert. Achso, ja. Ich werde niemals wieder bei Pen and Paper eine Keule nehmen. 8. Kaugummi und Willenskraft halten die noch zusammen. Ja, auch so zwei Gestein. Daraus sind Zwerge gemacht. Kaugummi. Ja, gebe ich ihm noch mit Schwert? Rufe ich noch, ey Papagei, was? Krass, hat nicht getroffen. Papagei, kannst du mir sagen, wie, warum? Nein! Er hat trifft dich aber. Leck meine Eier! Scheiße. Nein, das ist unter. Dieses Mal nicht, nicht heute. Okay. Du hast aufgehalten. Das ist eine 12, weil er aufgehalten hat. Nope, aber sie versucht auch nicht. Cool. Yay, wir sind beide gleich. Der magische sechsseitige Würfel. Unser Talent ist halt tatsächlich das Wasserklemmen. Okay. Trifft. Will er parieren? Ja, er will parieren. Nicht! Oh, schade. Musst du stark sein. Ey. Der ist Matsch. Quiet. Sorry. Oh, Abstauber, was soll der Scheiß? So der ist hin. Ich schreibe mir übrigens immer auf, was ich so töte. Sehr falsch. Kopien, Sepp. Okay, gebe ich ihm jetzt. Wer ist der echte Sepp gewesen? Ich hab's voll angefangen. Gebe ich ihm. Trifft. 2. 9. Er pariert aber erfolgreich. So schnell nicht mit mir, Junge. Oh, weißt du was, ich weiß, dass ich kein guter Kämpfer bin, aber... Können wir sein angreifen, weil wir ihn nicht angreifen? Nächste Runde. Okay. Versuche ich ihr wieder das Wasser abzuklemmen. Ich kann nicht aufhören, so zu reden, weil du neben mir sitzt. Es tut mir leid. Ich treffe aber nicht. Sie aber. Versuch mal zu parieren. der Wurf. Leicht frustriert. Also zwei. Digga, wie kannst du eine bessere Waffe? Ihr geht wahrscheinlich, ihr geht alle wie so eine Wand, okay. Der magische sechsseitige Würfel. Nope. Ich denke mal, keiner von euch hat mehr als 13 Mut. Nein. Es ist ein Natural One. Dann würfel mal direkt einen Schaden. Das ist Wahnsinn, was der da heute würfelt. Ne? Das ist eine 7. Das gibt doch nicht. Okay. Nee, Quatsch. Bullshit. So. Ich habe nur 10 Mut. Deswegen bist du, glaube ich, vorne. Ja, das finde ich ja gar nicht. 12 ist eine 2. Ach, gar nicht. Nee, nur wenn ich kurz rumschieße. Tja, probe. Kacke. Das sind 8. Und nun ohne hier. Bang! Gunk! Erst fällt die Antenne runter. Dann fällt der Mallet runter. Und dann hast du die Kopie deines besten Freundes erschlagen. Ja, tut mir leid, das war schwierig zum Zug. Ist, ne? Ja, vielen Dank. Bleibt nur noch eine übrig. Kein Problem. Was passiert? Muss ich oder wollt ihr? Nee, das geht leider erst nächste Runde. Ach so. Ja. Ich treffe! Ja! Yay! Oh, ich nehme den guten Würfel. Yes! Eine 5. Yippie! Kann ich ihr damit das Wasser abwehren? Noch nicht. Naja. Ja, Wasser klemmern kann man nicht so leicht das Wasser abklemmen. Nope. Vorgesorgt. Das trifft. Gerade so. Gerade so. Sie pariert. Vielleicht. Nein, pariert nicht. Locker auch tot. 7. Du hast ihr eine schwere Wunde beigebracht, aber sie steht noch. Geil, dann kann. Also ich bin ja blutet. Schwarz. Schwarze Flüssigkeit. Und stürzt sich jetzt nochmal verzweifelt auf dich. Ja, warte mal ganz kurz. Ich bin erstmal vorne dran. Ah ja, richtig. Oh Gott. Ne? Ja. Oh Gott. Wir sind alle und so. Nochmal dran. Ja, der trifft. Ja, dann würfeln wir deinen Schaden. Dann gebe ich dir einen mit hier. Einen guten Klong, das ist eine 10. Ja, smack. So, ping. So schnell kann sich ein Kampf drehen. Ne? Cool. Ja, absolut kein ich Problem. Hab den Schild angelegt. War das die Prüfung? Hey, Papagei, was ist hier los? Papagei sagt nichts mehr. Papagei, was ist dein scheiß Problem? Was ist das eigentlich für ein komisches Haus? Die Flasche sagt noch, trink mich. Ihr habt dich getrunken. Trink mich. Ich möchte was trinken. Trink mich. Ja, wäre ich auch dabei. Ihr trinkt alle noch? Ja. Ich nicht. Die Flasche ist meine Flasche. Die ist golden. Naja, er hat sie in der Hand, ne? Er hat sie eingesteckt. Ich hab sie in meinem Arm. Bist du guter Freund und gibst den Menschen was zu trinken? Kannst du halten die Flasche so lange? Kannst mich füttern? Ich will die Flasche halten. Halt die Flasche, aber gib Inhalt für die anderen. Ich möchte nicht trinken. Danke. Hab ich Angst vor Bazille. Ist sie noch drin in der Flasche? Ja. Ich wollte erst direkt gucken, ob da irgendwas passiert, bevor ich auch trinke, weil vielleicht passiert jetzt was anderes. Ja, die anderen fühlen sich erfrischt. Und die Wunden heilen. Das ist witzig, wenn ich dir das in den Mund packe, dann musst du halt irgendwie so auf deine, nicht mehr auf deine Knie, sondern muss ich mir so halb auf den Boden legen. Ich hätte gerne auch ein Stück von den Flaschen. Nee, dann kannst du das noch häufiger sagen. Erstmal das bitte oder so. Das heißt, ich habe jetzt alle meine Trefferpunkte wieder? Ja. Yippie! Yeah. Okay, ich nehme auch mal. Ist in der Flasche immer noch was drin? Ja. Ist das eine Never-Ending-Flasche? Genau, ne. Es wird jetzt ein bisschen schwierig, den Spiegel zu putzen, ne? Hast du einen was zu trinken gegeben? Ja, dann haben wir jetzt... Achso, Entschuldigung, dann ist die Flasche aber leer. Ich hab doch den Spiegel schon geputzt. Ich hab nicht getrunken. Siehst du, da ist immer noch was in der Flasche. Ja, ist ja kaum, du musst ein bisschen was trinken. Nein, danke, ich hab keinen Durst. Ihr habt alle schon eure Lippen darauf gehabt. Ich weiß, wo ihr eure Lippen immer habt. Nein, aber du hast mir noch zugehört. Ich hab jetzt hier im Mund geschüttet. Ich hab gar nicht die Lippen angefasst, du weißt doch nicht. Ich mag das auch nicht. Na gut, pass auf den Bart auf. Ja, du kannst die Flasche auch selbst heilen. Ja. Nein, die Flasche ist noch da. Ist nur, du hast sie ausgetrunken. Mhm. Und jetzt ist sie leer. Flasche ist leer. Ja. Ist aber noch golden. Was denn noch? Sie ist noch golden. Sie ist noch schön. Kann ich riechen, ob es echtes Gold ist? Ist echtes Gold. Zufällig habe ich jetzt meinen Oxen geändert. Ja, schon, steck die Flasche rein, das ist echt Gold. Ja, jetzt wo du das sagst, ne? Komm die rein, die ist wichtig. Hört sich jetzt das alles anders hier. Nein, ist nicht anders. Die Magic ist alles gleich. Damit kehrt wieder Ruhe ein. Ein nach dem anderen verschwinden die Leichenteile. Der Spiegel zerspringt. Champignon mit. Den Spiegel zerstören können, aber. Zu einfach. Ich dachte, der Spiegel wäre schon kaputt gegangen. Nee. Ich dachte, der wäre zersprungen, als die Dämonen rausgekommen sind. Ja. Habe ich auch gedacht. Ist egal. Aber ja, das stimmt wahrscheinlich auch. Sorry. Ich merke langsam, ich bin cool. Müde. Der magische Schild hat uns geholfen. Was wollt ihr tun? Ne, also der Papagei redet nicht mehr. Kann ich mal rübergehen und ein erstes Wort mit ihm reden? Was möchtest du? Ich will rüber zu dem Papagei gehen und ich will ihm hier mal ein paar Takte flöten. Ja, ja. Das ist ein ex-sprechender Papagei, würde ich sagen. Ich gehe hin und ich sage, hey Papagei, was ist hier eigentlich für eine komische Bude? Ja, da unten sind hängen zwei Frauen rum, hier sind Goblins drin, so also komische Klabautermänner in Kisten so und dieser komische Spiegel hier. Wer würde denn jemals irgendwie einen Spiegel überhaupt benutzen? Das macht aber überhaupt gar keinen Sinn, dieses Gebäude. Ich würde den Raum gerne nach Dingen absuchen, die sich im Kampf besser eignen als mein räudiger Knüppel. Ich würde hier, den Raum gerne nach Dingen absuchen. In der einen Wand dürfte man ein Entermesser noch stecken. Kann ich den Papagei mitnehmen? Er ist in dem anderen Raum. Ja. Ich will ihn haben. Echt? Ja. Ich stecke mir so Kopf. Ich wollte, dass ihr, du möchtest das Zimmer durchsuchen? Ja. Ich auch. Gründlich. Ich auch. Nach der Karte. Ich stecke den Papagei Kopf über meine Hosentasche und ich sage, dann kommst du erst wieder raus, wenn du wieder mit mir redest, du Penner. Ich würde sagen, Dasha geht runter zur Frau, ne? Zu der Alten. Aber Dasha, pass auf die Falltür auf. Ja, danke. Ja, danke. Du findest zwei Zettel. Auf dem einen Zettel steht... Kann ich lesen, ja. Milch, Zucker, Eier. Auf dem ersten steht... Vergiss bloß nicht. Erst den Schild, dann den Spiegel, dann den Trank. Sepp! Ja? Der Vogel hat uns verarscht, Mann. Guck diesen Zettel! Er sagt es genau anders. Ich kann ihn lesen. Nimm den Sonnenbrille ab. Was steht da drauf? Ich kann nicht lesen. Da steht erst den Schild. Auf einem anderen Zettel steht... Also ich habe noch einen anderen Zettel gefunden. Die geheime Türen öffnet sicher, ein Sesam öffnet dich. Sesam, guck das an und meine Zwergenaugen. Das ist das eine Wort, das ich lesen kann in jeder Sprache. Sesam! Öffne den! Du dich öffnen! Du hast falsch gemacht. Keine Geheimtür hier. Siehst du, du hast es verkackt. Weil du immer so Show draus machst. Was mach ich für eine Show? Ich hab doch gesagt, Sesam, tu dich öffnen. Mit deinem komischen Tanz, mit deinen Hand. Nee, das hat gar nichts mit meinen Händen zu tun. Kannst du nicht jetzt? Fummelgrummel. Der Trank ist ja schon leer. So können wir nicht jetzt einlösen, was ich in der Grube versprochen habe? Das ist ein Bett in dem anderen Raum. Okay, gut. Also. Oh Gott, jetzt haben wir uns gerallt. Kurze Frage. Gut, wir haben das eindeutig hier ein bisschen falsch gemacht. Nächstes Mal sollten wir vielleicht zuerst auf Zellen suchen. Hier steht irgendwas von der Geheimtür, aber den Rest kann ich nicht lesen. Davon abgesehen ist das schon wieder nach unten gegangen, was hier sonst noch in dem Raum. Hier, zufällig. Gold. Ich würde gerne. Du findest allerlei Souvenirs. Sehen die wertvoll aus? Ist nicht besonders. Das ist eher so was man im Hafen als Erinnerungsstücke kaufen würde. Ja, aber ich bin nicht mehr zufrieden mit diesem Haus. Ich werde es jetzt machen wie der umgedrehte Weihnachtsmann. Ich werde mir einen Sack suchen und ich werde dieses Zimmer leer räumen. Du willst wirklich dieses Zimmer leer räumen? Ich will alles haben. Ich würde gerne. Dann mache ich mir den Sack auf den Rücken und dann gehe ich runter zu Dasha. Obwohl, meine, wir haben die verdammte Karte noch nicht gefunden. Ich wende die ist hier drin. Wo ist die Karte? Gibt's noch einen Dachboden? Nein. Kann ich die Karte finden? Während meinem Raubzug. Ich so, würde wollt gerne ihr noch in einen anderen Raum? Ich würde einmal kurz in den Westraum. Da, wo nur der Schrank drin war und die Ratten. Mhm. Und würde, also das ist nur ein Second Guess, aber noch nicht mein Final Guess. Und da würde ich einmal gerne. Sesam, öffne dich. Wie hast du gehört? Wer ist jetzt der bessere Zwerg, hä? Bitch. Die Holzkassetten hinten. In dem Schrank. Fahren zusammen. Nein, hinter dem Bett. Ach, hinter dem Bett. Fahren zurück. Und dahinter ist ein Geheimzimmer. Ich gehe da rein. Aber ich möchte erst reingucken. Hey, ist er hell? Ist da Licht an? Nein, aber du kannst eine Kerze mitnehmen oder eine Fackel aus einem der anderen Räume auf jeden Fall. Also es ist beleuchtet. Ich möchte mal Knüppel anzünden. Nein, okay. Dort drin findet ihr... Ich. Findest du. Ich komm mit. Ausnahmsweise. Okay. Aber sag Pascha nicht. Pascha? Das habe ich vergessen, euch einen Hinweis zu geben. Der ist so eh Uli. Stimmt, der ist gar nicht da. Der ist bei, ja, der macht Akquise. Das ist aber ein D, was er darauf gesetzt hat. Sowohl Frau als auch junge P. Frau sind nicht mehr da. Das ist ein stilles P. Sie ist nicht mehr da. Nicht mehr da. Alte Frau! Alte Frau! Du hörst nichts. Hey, Alte. Wo bist du? Du hörst nichts. Keine Antwort. Ich finde das nicht in Ordnung. Du hast nicht gesagt, dass da oben ist so ein verfluchter Spiegel und wo ist überhaupt die Karte und du hast diese Papagei. Wir haben geholfen. Wir haben gemacht Affe mit dieser schwarzen Haut, haben wir tot gemacht. Sonst wärst du auch tot gewesen. Und ich finde es nicht in Ordnung, wie du uns verarscht. Deswegen. Wir müssen so einen großen Disclaimer vor die Folge. This is a Brian episode. Also, das Zimmer sieht ungefähr so aus. Holy shit, ein Bär. Da steht ein ausgestopfter Bär in der Ecke. Da steht, reize mich nicht. Auf dem Postament des Bären steht, reize mich nicht. Und ein Schreibtisch steht dort. Ich möchte ihn kitzeln. Als du den Bären kitzelst, hörst du ein leises. Wir sollten diesen Bären nicht reizen. Da Fummelgrummle ist perfekt für diese Position. Baumelt da noch was zwischen seinen Beinen? Oha, oha. Nein, das ist ein weiblicher Bär. Oha. Please don't, please don't. Ja, Fummelgrummle. Walte deines Amtes. Ich gucke mir erstmal diese Karte. Also ich gucke mir die Karte erstmal nur Fang an. Fang erstmal langsam an. Ich möchte sie noch nicht anfassen oder hochnehmen oder irgendwas. Ich möchte erstmal nur die Karte. Welche Karte? Hey, auf dem Schreibtisch. Da liegt eine Seekarte, ja. Ja, die möchte ich mir angucken. Das ist eine Seekarte von den südlichen Gefilden. Ob ich da. Ist da sich da. Ist da was Kreuz auf oder Striche oder so Pins drauf gesteckt? Jede oder? Menge. Ergeben die ein Muster? Bist du jemals zur See gefahren? Nein. Ich bin mit der Fähre nach Holland gefahren. Aber ich kenne mich mit Wasser gefahren, aus. Lass mich doch mal gucken. Nee, du findest keinen Sinn im. Okay. Was machst du? Nee, soll man immer noch alles sagen. Achso. Wenn ich fertig bin, dann gehe ich auch in die andere Raum. Obwohl, hole ich das schon von unten. Ich gehe nach oben und dabei passe ich auf die Falltür auf. Ich trete mal so leicht drauf und gucke, ob die nachgibt. Und wenn die nicht nachgibt, dann gehe ich drüber. Die gibt nicht nach. Oh. Hier habe ich gesichert, habe ich sie. Diese alten Damen von unten ist nicht nett. Ja, was hat er gesagt? Nichts ist nicht mehr da. Ist puff. Ja. Ist gegangen. Schauen wir uns eine Erklärung. Sie ist gegangen. Wir haben diese Goblins getötet und dafür hier, ne, haben die verscheucht. Und dafür sagt ihr uns nicht, dass hier der komische Papagei ist und ein Spiegel. Und diese komischen Seemänner in dieser Kiste. Ich weiß nicht. Ist das überhaupt Ihr Haus? Wollt ihr das auch ausrauben? Ich weiß nicht, was ich hier überhaupt tue. Weißt du, hätte meine Großmutter hätte gehabt Gäste wie uns, hätte sie sofort gekocht. Ja, ich weiß, ich hab Essen von deiner Großmutter gegessen. Ja. Meine Großmutter war eine gute Frau. Sehr, ja, cool. Sehr gute Frau. Messinstrumente. Ja, okay, gut, hilf mir den restlichen Scheiß in den Sack zu packen und dann können wir zu den anderen gehen. Das weiß ich. Ja, okay. Ich hab gehört, dass ihr eine Geheimtür gefunden habt. Ich frag mal den Bären, ob er uns was zu der Frage sagen kann. Keine Antwort. Was? Können wir den Bären. Das ist ja nein. Na schon. Wenn dir was passiert, wenn ihr eine Geheimtür ohne uns findet. Oh Gott. Tut mir leid, Dasha, die nächste Geheimtür finden wir zusammen. Aber ich kann doch die Geheimtür so gern. Tut mir leid, Dasha, wir können sie nochmal zumachen. Ja, wir sagen einfach, wir lassen die da alleine, die sollen uns nicht sagen, wo die ist und wir finden die nochmal zu zweit. ist schon gut. Wir finden einfach die nächste. Ja, wir finden definitiv die nächste Geheimtür. Okay. Und eine Geheimtür, eine Falltür haben wir heute schon gefunden, ne? Nachdem sie sich geöffnet hat. Ich würde tatsächlich sagen, kurz vor diesem unknackbaren Rätsel, machen wir jetzt für heute Schluss. Und hab ich das alles in den Sack gekriegt? Du hast alles in den Sack gekriegt aus diesem Zimmer. Hast du überhaupt einen Sack her? Fürs hab ich gefunden. Das Protokoll, ich fummel den Bären nicht an, ich kann lesen. Okay. Ich will ihn nicht reißen. Alles gut. Wie viel machen wir hier nächstes Jahr, nächstes Jahr, sag ich schon. Nächsten Sonntag weiter. Wir hoffen, ihr hattet noch Spaß. Mit unserer bescheuerten Runde hier. Es war ein Stückchen witziger, als es behindert war. Finde ich das auch. Stimmt, es war auf jeden Fall sehr witzig. Aber auch und sehr behindert sagt man ja, auch nicht. Entschuldigung, mit unserer durchgeknallten Runde hier. Ja, sagt man das? Oh Gott. Es war ein bisschen lustiger, als es gehandicapt war. Und vergesst nicht die Moral. Verstricken wir uns jetzt nicht noch in Pen and Paper. Ja, oh Gott. Niemals Knüppel. Sagen wir nichts. Niemals Knüppel. Ich habe 2 von 80. Worst weapon ever. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Nächste Woche habt ihr nochmal die das Vergnügen mit mir. Und ab übernächster Woche ist der gute Leon wieder da. Bis dann. Dann kehrt wieder Ordnung ein. Tschüss. Okay.